Es ist eine allgemein anerkannte Wahrheit, dass ein Junggeselle im Besitz eines schönen Vermögens nichts dringender braucht als eine Frau. Zwar sind die Gefühle oder Ansichten eines solchen Mannes bei seinem Zuzug in eine neue Gegend meist unbekannt, aber diese Wahrheit sitzt in den Köpfen der ansässigen Familien so fest, dass er gleich als das rechtmäßige Eigentum der einen oder anderen ihrer Töchter gilt. »Mein lieber Mr. Bennet«, sagte seine Gemahlin eines Tages zu ihm, »hast du schon gehört, dass Netherfield Park endlich vermietet ist?« »Das habe er nicht«, antwortete Mr. Bennet. »Doch, doch«, erwiderte sie. »Mrs. Long war nämlich gerade hier und hat es mir lang und breit erzählt.« Mr. Bennet gab keine Antwort. »Willst du denn gar nicht wissen, an wen?« rief seine Frau ungeduldig. »Du willst es mir erzählen, ich habe nichts dagegen, es mir anzuhören.« Das genügte ihr als Aufforderung. »Stell dir vor, mein Lieber, Mrs. Long sagt, dass ein junger Mann aus dem Norden Englands mit großem Vermögen Netherfield gemietet hat. Dass er am Montag in einem Vierspänner heruntergekommen ist, um sich den Besitz anzusehen und so entzückt war, dass er mit Mr. Morris sofort einig geworden ist. Noch vor Oktober will er angeblich einziehen und ein Teil seiner Dienerschaft soll schon Ende nächster Woche im Haus sein.« »Wie heißt er denn?« »Bingley. Ist er verheiratet oder ledig?« »Na, ledig natürlich. Ein Junggeselle mit großem Vermögen. 4.000 oder 5.000 pro Jahr. Ist das nicht schön für unsere Mädchen?« »Wieso?« Stolz und Vorurteil. Der bekannteste Roman Jane Austens. Und eine der meistgelesenen Liebesgeschichten der Weltliteratur. Die Heldin Elizabeth Bennet lebt auf dem Land, wo wohlhabende Ehemänner eher rar sind. Zusammen mit 4 Schwestern und ihren Eltern. »Mein lieber Mr. Bennet«, erwiderte seine Frau, »wie kannst du nur so schwerfällig sein? Du musst dir doch denken können, dass er eine von ihnen heiraten soll. Ist er deshalb hierher gezogen?« »Deshalb? Unsinn, wie kannst du nur so etwas sagen? Aber es könnte doch gut sein, dass er sich in eine von ihnen verliebt und darum musst du ihm einen Antrittsbesuch machen, sobald er kommt. Dazu sehe ich gar keine Veranlassung. Warum gehst du nicht mit den Mädchen hin oder besser noch, schick sie allein? Sonst wirft Mr. Bingley noch ein Auge auf dich. So hübsch wie sie bist du allemal.« »Du schmeichelst mir, mein Lieber. Meine Schönheit, das war einmal. Aber jetzt halte ich mir darauf nicht mehr viel zugute. Wenn eine Frau 5 erwachsene Töchter hat, sollte sie nicht mehr von ihrer eigenen Schönheit reden.« »In solchen Fällen ist ihre Schönheit oft auch nicht mehr der Rede wert.« »Trotzdem, mein Lieber, du musst unbedingt Mr. Bingley besuchen, wenn er eingezogen ist. Das ist mehr, als ich versprechen kann.« »Aber denk doch an deine Töchter. Was für eine Partie wäre das für eine von ihnen?« Letztendlich ist mein Lieblingsroman von Austen immer gerade der, den ich zuletzt gelesen habe, weil man letztendlich von jedem dieser Romane dann wieder so begeistert ist, dass man dann wieder denkt, das ist jetzt eigentlich der größte. Also dann denkt man irgendwie, Mansfield Park ist vielleicht wirklich mit so das reifste Werk. Nein, dann ist es irgendwie doch Persuasion. Dann hat aber auch Northanger Abbey große, also vor allen Dingen dramaturgische Reize. Da passiert einfach wahnsinnig viel. Und dann ist wiederum auch Stolz und Vorurteil ja einfach nicht mehr zu toppen und auch Verstand und Gefühl. Also und Emma sowieso. Ich habe meine Literatur in einem Bücherregal stehen, links vom Bett. Und darin stehen Taschenbücher von Jane Austen. Und ich fühle mich wohl bei dem Gedanken, dass diese Bücher dort stehen. Also ich würde eher unterscheiden zwischen, es gibt die sehr temperamentvollen Romane, das sind eben Verstand und Gefühl, Stolz und Vorurteil und Emma. Und dann gibt es die eher kontemplativen Austen-Romane und das sind dann eben Mansfield Park und Persuasion. Und Northanger Abbey ist so ein bisschen, finde ich, eine eigene Kategorie, weil es ja auch so um Schauerroman geht, und gehört er wieder in die Frühphase, obwohl er posthum erschienen ist. Das ist so ein bisschen so ein Jungmädchenroman. Ich winde mich, ich kann mich tatsächlich nicht entscheiden. Es liegt vielleicht auch immer gerade an der eigenen Lebenssituation, welcher Roman am meisten zu einem spricht. Es gibt Leute, die meinen, in ihren Romanen zu sehen, dass sie auch irgendwie eine Romantikerin war. Mit dieser Vorstellung würde Franziska Augstein am liebsten ein für allemal aufräumen. Zwar trug einer ihrer Artikel im Feuilleton der Süddeutschen Zeitung die Überschrift »Die Mutter aller Schnulzen«, allerdings nicht, weil sie meinte, Jane Austen habe nur Kitsch zu Papier gebracht. Im Gegenteil. Jane Austen sei eine ihrer Lieblingsautorinnen, betont Franziska Augstein. Doch gerade deshalb ärgert es sie, wie Leserinnen und Verleger, Kritiker und Filmproduzenten ihre Romane immer wieder zu Liebesschnulzen degradieren, weil sie in ihnen nur dieses eine Thema finden können. Liebe kommt ja vor bei ihr. Allerdings nicht eine exaltiert nach außen hingetragene Liebe, sondern Liebe ist bei ihr beruhend auf Kenntnis der anderen Person, der geliebten Person, beruhend auch auf Kenntnis der Schwächen der geliebten Person. Man nimmt den Menschen so hin, wie er ist. Das hat mit Romantik nichts zu tun. Für Franziska Augstein hat das etwas mit Nüchternheit zu tun. Aber nicht im Sinne von kalter Abgeklärtheit. Sie sieht bei Jane Austen einen klaren Blick, gepaart mit Empathie und Herzenswärme. Manchmal auch mit Ironie, immer aber mit einem wachen Interesse an den Charakteren, die ihre Romane bevölkern. Was Jane Austen überhaupt nicht leiden konnte, war übertriebene Sentimentalität, also Gefühl, das dargestellt wurde im Übermaß und mehr als eigentlich durch die obwaltenden Umstände gerechtfertigt war. Alle Figuren, die sie so schildert, werden von ihr kasteit. So geht man nicht um mit seinem eigenen Leben. Der Mensch ist dazu da, sich selber darüber klar zu werden, wer er ist, was seine Verhältnisse sind zu den Menschen, die ihn umgeben, und was seine Rolle ist, die er zu spielen hat im Leben. Erst wenn man Jane Austen so verstehe, könne man sie mit vollem Vergnügen lesen. Dann seien ihre Romane weit mehr als Vorlagen für Kostümfilme. Dann kriegen wir wunderschöne Schauspielerinnen vorgesetzt, die permanent in die Kamera glotzen. Im Falle, dass es sich um eine Verfilmung handelt, wo die Hauptdarstellerin ein bisschen introvertiert sein soll, geht das schon gleich gar nicht. Und das andere ist, die Filme spielen aus alles, was Dekorateure zustande bringen können. Es ist unbeschreiblich schön. Ich schaue mir das an, einfach nur um Anregungen zu bekommen, wie ich gerne meine Wohnung einrichten würde, wenn ich es könnte. Aber das hat mit Jane Austens Roman nichts zu tun. Die kreisen um etwas, was es damals allenfalls in Ansätzen gab. Die Idee vom Leben einer selbstbestimmten Frau. Sie war ein Kind der Aufklärung. Vergeblich habe ich mit mir gekämpft. Es nützt nichts. Meine Gefühle lassen sich nicht unterdrücken. Ich muss ihnen einfach sagen, wie sehr ich sie bewundere und liebe. Elisabeth war sprachlos. Sie staunte, errötete, zweifelte und schwieg. Das gab ihm Mut genug, und das Bekenntnis alles dessen, was er für sie empfand, schon lange für sie empfand, brach aus ihm hervor. Er sprach geschickt, aber er gestand ihr nicht nur seine Liebe. Auch andere Dinge gingen in ihm vor, und sein Stolz machte ihn nicht minder beredt als seine Liebe. Das Bewusstsein ihrer sozialen Unterlegenheit, sein gesellschaftlicher Abstieg, Die Überzeugung, dass familiäre Hindernisse seiner Neigung im Weg standen, wurden mit einer Leidenschaft vorgetragen, aus der seine ganze Selbsterniedrigung sprach, die aber nicht dazu angetan war, seiner Werbung zum Erfolg zu verhelfen. Trotz ihrer tief empfundenen Abneigung war sie für das Kompliment, das die Liebe eines solchen Mannes bedeutete, nicht unempfänglich. Und obwohl ihre Gefühle ihm gegenüber unverändert waren, tat er ihr zunächst wegen des Schmerzes, den sie ihm zufügen musste, leid. Aber je mehr seine Ausdrucksweise sie empörte, umso mehr löste sich ihr Mitgefühl in Wut auf. Sie versuchte jedoch, sich zusammenzunehmen und ihm am Ende seiner Worte beherrscht zu antworten. Er schloss damit, dass er ihr seine tiefe Liebe noch einmal gestand, die er trotz all seiner Bemühungen zu unterdrücken nicht imstande sei, und dass er hoffe, diese Liebe werde nun mit ihrer Hand belohnt. Als er das sagte, wurde ihr klar, dass er an ihrer Zustimmung nicht zweifelte, und sie sagte, in einem Fall wie diesem gehört es sich wohl, sich dankbar zu zeigen für die zum Ausdruck gebrachten Gefühle, wie wenig sie auch erwidert werden mögen. Sich dazu verpflichtet zu fühlen, ist nur natürlich, und wenn ich ein Gefühl der Dankbarkeit empfände, würde ich es jetzt ausdrücken. Aber ich kann es nicht. Ich habe um Ihre gute Meinung nie gebeten, und Sie haben sie zweifellos höchst ungern gestanden. Es tut mir leid, Ihnen Schmerz bereitet zu haben, aber es ist unbewusst geschehen, und ich hoffe, er wird nicht lange anhalten. Die Rücksichten, die Sie, wie Sie sagen, so lange daran gehindert haben, Ihre Zuneigung zu gestehen, werden Ihnen sicher auch dazu verhelfen, ihn nach dieser Erklärung ohne Schwierigkeiten zu überwinden. Mr. Darcy wurde blass vor Wut und seine Erregung drückte sich in jedem Gesichtszug aus. Er rang um Fassung und wollte die Lippen nicht öffnen, bevor er sich wieder in der Gewalt hatte. Für Elizabeth war die Pause qualvoll. Aber schließlich sagte er mit erzwungener Ruhe in der Stimme, »Und das ist die ganze Antwort, mit der beehrt zu werden, ich erwarten darf? Vielleicht hätte ich den Wunsch zu erfahren, warum ich mit so wenig Bemühen um Höflichkeit abgewiesen werde. Aber es ist auch ganz gleich.« »Ich könnte ebenso gut fragen«, erwiderte sie, »warum Sie mit der offensichtlichen Absicht, mich zu kränken und zu beleidigen, sich entschlossen haben, mir zu sagen, dass Sie mich gegen Ihren Willen, gegen Ihre Einsicht und sogar gegen Ihren Charakter mögen. War das nicht Grund genug, unhöflich zu sein, wenn ich überhaupt unhöflich war?« Schon kurz nach meiner Ankunft in diesem Haus habe ich Sie als Gefährtin meines zukünftigen Lebens erkoren. Aber bevor ich bei diesem Thema von meinen Gefühlen überwältigt werde, ist es vielleicht angebracht, die Gründe zu erläutern, warum ich zu heiraten beabsichtige. Und darüber hinaus zu erklären, warum ich mit der Absicht, eine Frau zu suchen, gerade nach Herefordshire gekommen bin. Bei dem Gedanken, Mr. Collins könne bei all seinem feierlichen Gehabe von seinen Gefühlen überwältigt werden, musste sie sich so das Lachen verkneifen, dass sie die eintretende kurze Pause nicht nutzen konnte, um ihn am Weitersprechen zu hindern, und er fuhr fort. »Meine Gründe zu heiraten sind folgende. Erstens halte ich es für angebracht, dass ein Geistlicher mit bequemem Auskommen wie ich in seiner Gemeinde ein gutes Beispiel der christlichen Ehe gibt. Zweitens bin ich davon überzeugt, dass es mein Glück in großem Maße erhöhen wird. Und drittens, und vielleicht hätte ich das schon früher erwähnen sollen, hat es Ihre sehr gnädige Hoheit, die meine Gönnerin zu nennen ich die Ehre habe, mir ausdrücklich empfohlen und ans Herz gelegt. So viel zu meinen Heiratsabsichten im Allgemeinen. Es obliegt mir noch, Ihnen zu erklären, warum ich meine Blicke nach Longbourn und nicht in die Nachbarschaft gerichtet habe, wo es, seien Sie versichert, viele liebenswerte junge Damen gibt. Aber Tatsache ist, dass ich nun einmal nach dem Tode Ihres verehrten Herrn Vaters, dem ich aber gleichwohl ein langes Leben wünsche, diesen Besitz erben werde Und deshalb lässt mir der Gedanke keine Ruhe, eine Frau unter seinen Töchtern zu wählen, damit der Verlust sie so wenig wie möglich trifft, wenn das traurige Ereignis eines Tages stattfindet. Aber wie gesagt, darüber mögen noch Jahre ins Land gehen. Dies sind meine Motive, meine liebe Cousine, und ich schmeichle mir, dass ich dadurch in ihrer Achtung nicht sinke. Es bleibt mir nun nur noch, sie in bewegten Worten meiner tief empfundenen Liebe zu versichern. Geld bedeutet mir nichts. Und diesbezüglich werde ich an ihren Vater keine Ansprüche stellen, da ich wohl weiß, er könnte ihnen nicht gerecht werden. Die 1.000 Pfund zu 4%, die ihnen erst nach dem Tode ihrer Mutter zufallen, sind finanziell wahrscheinlich ihre einzige Aussicht. Im Hinblick darauf werde ich deshalb das diskreteste Stillschweigen bewahren. Und Sie können fest darauf bauen, auch nach unserer Hochzeit wird kein kleinlicher Vorwurf jemals über meine Lippen kommen. Es war unbedingt notwendig, ihn zu unterbrechen. »Sie sind voreilig, Sir«, rief sie. »Vergessen Sie nicht, dass ich noch gar keine Antwort gegeben habe. Aber ich will es ohne weiteren Zeitverlust tun. Empfangen Sie meinen Dank für die Ehre Ihres Antrages. Ich weiß Sie wohl zu schätzen, aber ich kann ihn unmöglich annehmen.« »Ich verstehe«, erwiderte Mr. Collins mit einer gemessenen Handbewegung. »Junge Damen neigen dazu, den ersten Antrag eines Mannes abzulehnen, auch wenn sie ihm innerlich zustimmen. Und manchmal lehnen sie sogar ein zweites und ein drittes Mal ab. Ich werde mich deshalb durch Ihre Erklärung nicht entmutigen lassen und hoffe, Sie bald zum Altar zu führen.« »Aber Mr. Collins«, rief Elizabeth, »Ihre Hoffnung erscheint mir angesichts meiner Erklärung ungewöhnlich. Ich schwöre, ich bin nicht eine von den jungen Damen, wenn es sie gibt, die ihr mögliches Glück dem Risiko aussetzen, ein zweites Mal gefragt zu werden. Meine Ablehnung ist völlig ernst gemeint. Sie könnten mich nicht glücklich machen, und ich wäre die Letzte, die Sie glücklich machen könnte. Durch den Antrag an mich haben Sie Ihrem Zartgefühl meiner Familie gegenüber Genüge getan, und Sie können nun Longbourn ohne Gewissensbisse übernehmen, wann immer der Besitz Ihnen zufällt. Diese Angelegenheit können wir deshalb als beendet ansehen.« Und während sie dies sagte, stand sie auf und hätte den Raum verlassen, wenn nicht Mr. Collins sie folgendermaßen angesprochen hätte. »Wenn ich die Ehre habe, das nächste Mal über dieses Thema mit Ihnen zu sprechen, hoffe ich, eine zustimmendere Antwort von Ihnen zu erhalten. Ich will Sie damit gegenwärtig nicht der Grausamkeit zeihen, denn ich weiß, der Brauch schreibt den Damen vor, einen Mann beim ersten Mal zurückzuweisen, und vielleicht haben Sie genau das gesagt, was zu meiner Ermutigung dient und zugleich den edelsten Tugenden des weiblichen Geschlechts zur Ehre gereicht.« »Aber Mr. Collins«, rief Elizabeth ziemlich erregt, »Sie bringen mich völlig durcheinander. Wenn Sie meine bisherigen Worte als Ermutigung auffassen, dann weiß ich wirklich nicht, was ich sagen muss, damit Sie begreifen, dass meine Ablehnung endgültig ist.« »Nein, nein, meine liebe Cousine, ich lasse mich nicht davon abbringen, dass Sie meinen Antrag nur zum Schein ablehnen. Meine Gründe für diese Annahme sind kurz gesagt folgende. Ich kann nicht glauben, dass meine Hand Ihrer unwürdig oder dass der Hausstand, den ich Ihnen biete, nicht im höchsten Maße erstrebenswert ist. Meine Stellung in der Welt, meine Beziehung zur Familie de Bourgh und meine Verwandtschaft mit Ihnen sprechen allesamt für mich. Darüber hinaus sollten Sie in Erwägung ziehen, dass Ihnen trotz Ihrer vielfältigen Vorzüge vielleicht kein zweiter Heiratsantrag gemacht wird. Ihr Erbe ist leider so geringfügig, dass Ihnen höchstwahrscheinlich auch Ihr Liebreiz und Ihr Charme nichts nützen werden. Ich muss daher also schließen, dass Ihre Ablehnung meiner Hand nicht ernst gemeint ist und werde Sie deshalb Ihrem Wunsch zuschreiben, meine Liebe mit den üblichen Praktiken weiblicher Verführungskunst auf die Folter zu spannen und noch mehr zu entflammen. Wenn Verführungskunst darin besteht, Mr. Collins, einen anständigen Mann zu quälen, dann habe ich nicht die geringste Begabung dazu. Das Kompliment, aufrichtig zu sein, wäre mir wesentlich lieber. Ich danke Ihnen noch einmal für die Ehre, die Ihr Antrag für mich bedeutet, aber annehmen kann ich ihn unmöglich. Meine Empfindungen lassen es auf keinen Fall zu. Muss ich mich noch deutlicher ausdrücken? Bitte, halten Sie mich nicht für eine raffinierte Frau mit der Absicht, sie zu martern, sondern für ein vernünftiges Wesen, das aus tiefstem Herzen die Wahrheit sagt. Ich habe immer irgendwie gedacht, die Eliza Bennett kommt ihrer Schöpferin vielleicht am nächsten, weil sie ist sehr outspoken, also sehr furchtlos, ein bisschen übermütig und keck und aber eben auch voller Wärme und auch irgendwie so ein bisschen buschikos und unkonventionell und wenig angepasst. Es gibt wohl niemanden, der bedeutender wäre für die britische Literaturgeschichte als Jane Austen. Abgesehen von William Shakespeare natürlich. Sie hat mit dem stolzen Adligen Mr. Darcy und der selbstbewusst wortgewandten Landschönheit Elizabeth Bennet das neben Romeo und Julia berühmteste Liebespaar der englischen Belletristik geschaffen. Die Wertschätzung, die die Briten ihr entgegenbringen, lässt sich selbst an kleinen Dingen des Alltags ablesen. Ab 2017 wird eine 10-Pfund-Note mit ihrem Konterfei in Umlauf gebracht werden. Schon seit einigen Jahren gibt es eine Briefmarkenserie mit Motiven aus ihren Romanen. Aber in England ist es völlig normal, Austen gelesen zu haben. Also das gehört gewissermaßen zur Grundausstattung. Felicitas von Lovenberg, die Leiterin der Literaturredaktion der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, hat lange in England gelebt. In einem biografischen Essay über Jane Austen schildert sie, wie ihre Bücher entstanden sind, wie sie gelesen oder nicht gelesen wurden und immer noch werden, in Großbritannien und im Rest der Welt. Bei uns verkaufen sich gerade so die bekannten Austen-Bücher im Jahr so, ich sag mal, irgendwie 10.000, 15.000 Mal in unterschiedlichen Ausgaben. Also insgesamt sind es dann schon noch mehr. Aber Jane Austen ist bei uns noch lange kein solcher Klassiker wie in der englischsprachigen Welt. Da können wir in unserem Sprachraum bei weitem nicht mithalten mit der angelsächsischen Welt oder zum Beispiel auch der indischen Welt. Also ich glaube, sie verkauft sich allein 1 Million Mal im Jahr in Hindi. Also wir können uns da schon noch steigern. Dass ihre Bücher zu Klassikern werden konnten, hat natürlich auch mit ihren Verfilmungen zu tun. Bereits 1940 spielte Sir Laurence Olivier Mr. Darcy in einer romantischen Hollywood-Komödie, für die Aldous Huxley das Drehbuch geschrieben hatte. Der britische Schauspieler beklagte, dass man den Kostümen mehr Aufmerksamkeit habe zukommen lassen als den Charakteren. Um die schlichten Kleider des Regency gegen rauschende Gewänder austauschen zu können, hatte MGM die Handlung des Films in das Jahr 1835 verlegt und konnte so kostengünstig Kostüme aus Vom Winde verweht wiederverwenden. Ganz werkgetreu bearbeitete dagegen die BBC seit 1948 20 Mal Austens Romane, mit allein 6 Verfilmungen von Stolz und Vorurteil, von denen die von 1995 mit Colin Firth als Mr. Darcy die bekannteste wurde. Stolz und Vorurteil gilt nach wie vor als das beliebteste Buch Großbritanniens, manchmal vor dem Herrn der Ringe und manchmal danach, wobei man auch beim Herrn der Ringe sich ja nicht sicher sein darf, wer da die Bücher gelesen hat und wer nur die Filme geschaut hat, aber bei beiden dürften die vielen Verfilmungen nicht abträglich gewesen sein. Umgekehrt dürfte zum Erfolg der Filme beigetragen haben, dass Jane Austens Bücher in Großbritannien seit Jahrzehnten auf dem Lehrplan in den Schulen stehen. Und dass sie einfach perfekte Vorlagen für Drehbücher sind. Jedes Mal gibt es ein Happy End und die Protagonisten finden zusammen. Auch wenn sie vorher manche Widerstände überwinden mussten. Dafür haben die Regisseure immer wieder einprägsame Bilder gefunden. Die Szene, wie Colin Firth triefnass in diesem weißen Hemd aus dem See vor Pemberley steigt, die ist wirklich in Großbritannien, die hat Kultstatus und wird sie wahrscheinlich auch nicht mehr verlieren. Also das wiederum bekommt man dann im Roman nicht geliefert. Erotik kommt bei Jane Austen nicht vor. Jedenfalls nicht explizit. Felicitas von Lovenberg hat in allen Büchern zusammen 16 Küsse gezählt. Keiner davon unter Liebenden. Was Jane Austen der Fantasie ihrer Leserschaft überlassen hat, haben die Drehbuchautoren reichlich nachgeliefert. Wer nur die Verfilmungen gesehen hat, kennt Jane Austen nicht wirklich. Man verpasst vor allem diese großartigen Beschreibungen der Gesellschaft. Man verpasst diesen wirklich sehr sarkastischen Messerspitzenwitz von Jane Austen. Man verpasst letztendlich dann eben so Bemerkungen wie, wenn Lizzie Bennet dann da steht und Pemberley das erste Mal sieht, dass man sie auf einmal irgendwie denkt, vielleicht hätte ich mich doch ein bisschen freundlicher Mr. Darcy zuneigen können. Das ist dann eben doch nochmal in der Literatur sehr viel deutlicher und ich finde, es bleibt dann auch anders im Gedächtnis. Auf dem Weg dorthin hielt Elizabeth aufgeregt nach den Wäldern von Pemberley Ausschau. Und als sie schließlich in den Park einbogen, vibrierte sie vor Erregung. Der Park war riesig und bot viel Abwechslung. Sie begannen ihre Fahrt an einem der tiefsten Punkte und fuhren eine ganze Zeit lang durch einen schönen Wald, der sich weithin vor ihnen erstreckte. Elizabeth war zu beschäftigt, um sich zu unterhalten, aber sie sah und bewunderte jedes bemerkenswerte Fleckchen und jeden schönen Durchblick. Eine halbe Meile ging es langsam bergauf. Dann befanden sie sich unvermutet auf dem Gipfel einer beträchtlichen Anhöhe, wo der Wald aufhörte und unmittelbar den Blick auf Pemberley freigab, das an der anderen Seite des Tales lag, wohin die Straße steil und gewunden hinunterführte. Es war ein großes, prächtiges Steingebäude, das sich an den Abhang lehnte und von einer Reihe bewaldeter Hügel eingerahmt wurde. Davor war der ohnehin breite Fluss so kunstvoll zu einem kleinen See erweitert worden, dass die Anlage einen völlig natürlichen Eindruck machte. Seine Ufer waren weder begradigt noch überladen. Elisabeth war begeistert. Sie hatte noch nie ein Fleckchen Erde gesehen, das die Natur mehr verwöhnt und dessen natürliche Schönheit so wenig durch schlechten Geschmack verschandelt worden war. Sie bewunderte alles aus vollem Herzen. Und in diesem Augenblick wurde ihr klar, was es bedeuten musste, Herrin von Pemberley zu sein. Die Haushälterin kam, eine respekterheischende ältere Dame, viel weniger vornehm, aber viel höflicher, als Elisabeth sie sich vorgestellt hatte. Sie folgten ihr in das Speisezimmer, einen geräumigen, gut proportionierten und geschmackvoll eingerichteten Raum. Nach einem kurzen Rundblick begab sich Elisabeth ans Fenster, um den Ausblick zu genießen. Der Hügel, begrenzt mit Wald, aus dem sie herabgekommen waren und der aus der Entfernung noch steiler anstieg, machte großen Eindruck auf sie. Die gesamte Anlage des Talgrunds war gelungen und sie betrachtete das Panorama, den Fluss, die am Ufer verstreuten Bäume und die Windungen des Tals, soweit sie sie verfolgen konnte, mit Vergnügen. Als sie die anderen Räume durchquerten, bot sich ihr das Bild aus anderen Perspektiven dar und von jedem Fenster gab es neue Schönheiten zu entdecken. Die Zimmer waren hoch und stattlich und das Mobiliar dem Reichtum des Besitzers angemessen. Aber Elisabeth bewunderte seinen Geschmack darin, dass es weder pompös noch unnütz kostbar war. Und von all dem, dachte sie, hätte ich die Herrin sein können. Die Liebe ist natürlich das zentrale Thema bei Jane Austen. Und die große, wahre, tiefe Liebe findet sich erst im Hafen der Ehe, der aber nicht einfach anzusteuern ist. Bereits mit 16 widmete Jane Austen ihrem Bruder Edward zur Hochzeit den Briefroman Drei Schwestern, in dem sie über die jungen Frauen in ihrer Umgebung spottete, die nur im Sinn hätten, möglichst schnell und wohlhabend unter die Haube zu kommen. In fast allen ihrer Romane klingt Kritik am englischen Erbrecht an, das Töchter nach dem Tod des Familienoberhaupts meistens leer ausgehen ließ, weswegen sie einen Ehemann zur Versorgung benötigten. Aber keine ihrer Heldinnen rebelliert offen dagegen, betont Felicitas von Lovenberg. Alle beurteilen potenzielle Heiratskandidaten schon beim ersten Treffen auch nach ihrem Vermögen. Als Elizabeth Bennet in dem Moment den Darcy in einem ganz anderen Licht sieht, als sie diesen großartigen Landsitz in Derbyshire besucht, Pemberley, ja, wo man irgendwie einfach denkt, meine Güte, also hier, das denkt sie ja fast wortwörtlich, hier Hausherrin zu sein, was das für ein Gefühl wäre. Also ich meine, das ist ja nun zutiefst menschlich, dass man in einem solchen Augenblick auf einmal denkt, na, vielleicht war der Kandidat doch nicht ganz so übel, wie ich bisher immer gedacht habe. Aber damit meine ich eben auch, sie verklärt die Elizabeth Bennet nicht zu diesem nur guten Menschen, sondern die ist eben ein Mensch, wie wir alle, die dann eben auch denkt, oh, das ist ja hier doch schon, also das wäre schon schick, hier zu heiraten und hier zu leben. Und das wäre doch eine deutliche Verbesserung vor dem kleinen Landsitz meiner Eltern. Und also sie ist nicht ohne Kalkül. Und dieses Kalkül hat aber gleichzeitig nichts Frivoles und auch nichts Abgekochtes. Und das macht Elizabeth Bennet und die anderen Heldinnen von Jane Austen dann doch wieder außergewöhnlich. Sie sind zwar auch berechnend, aber es geht ihnen um mehr. Sie wollen von ihrem Zukünftigen nicht nur begehrt und später versorgt werden, sie erwarten von ihm, dass auch er sich als begehrenswert erweist. Und zwar sowohl emotional als auch intellektuell. Das sieht man ja mit am schönsten tatsächlich in Stolz und Vorurteil, wo es diesen grauenvollen Pfarrer gibt, Mr. Collins, der dann eben die beste Freundin von Eliza Bennet heiratet, und sie verachtet diesen Bund, weil sie im Grunde genommen sagt, Charlotte Lucas muss wissen, dass dieser Mann einfach einfältig ist und hirnlos und dumm, und an der Seite eines solchen Mannes kann man nicht glücklich werden, auch wenn man sich dann vielleicht um das tägliche Auskommen keine Sorgen mehr machen muss. Also sie ist da schon auch durchaus radikal. Man könnte, wenn man das wollte, sogar mit dem Begriff wirklich der Emanzipation belegen und einfach sagen, Jane Austen hat den Frauen immer schon gesagt, also eben schon vor 200 Jahren, heiratet keinen einfältigen Typen, an dessen Seite werdet ihr euch langweilen. Darauf kann keine glückliche Ehe fußen. Dann bleibt lieber allein. Das Schicksal einer alten Jungfer hat sie allen ihren Protagonistinnen erspart. Ein Single-Dasein positiv oder gar erstrebenswert zu schildern, wäre zu ihrer Zeit wohl unmöglich gewesen. Aber Jane Austen wusste es besser, denn sie hat nie den richtigen gefunden. Historisch gesichert ist, dass sie 1802, 26-jährig, einen Heiratsantrag bekommen hat von einem wohlhabenden Mann, den sie aber nach anfänglicher Zustimmung abwies. Zuvor hatte es in ihrem Leben noch Tom Lefroy gegeben, der später Justizminister Irlands wurde. Fest steht, dass Jane Austen in ihn verliebt war. Steventon, Samstag, den 9. Januar 1796. Meine liebe Schwester Cassandra, in deinem schönen langen Brief, den ich just erhalten habe, tadelst du mich so streng, dass ich mich fast fürchte, dir zu erzählen, wie mein irischer Freund und ich uns aufgeführt haben. Stell dir das Verworfenste und Schockierendste vor, das beim Tanzen und Zusammensitzen nur möglich ist. Indes kann ich mich leider nur noch einmal bloßstellen, da er gleich nach nächstem Freitag, an dem zumindest ein Tanz in Esch stattfindet, das Land verlassen wird. Er ist ein Gentleman, ein sehr gut aussehender, liebenswürdiger junger Mann, das versichere ich dir. Aber dass wir uns außer auf den drei Bällen je begegnet sind, kann ich nicht sagen, denn sie ziehen ihn so grässlich mit mir auf, dass es ihm peinlich ist, nach Steventon zu kommen. Warum eine Ehe zwischen den beiden nicht zustande kam, lässt sich nicht mehr klären. Samstag, den 17. November 1798. Meine liebe Cassandra, Mrs. Lefroy kam letzten Mittwoch und ihren Neffen erwähnte sie mir gegenüber kein einziges Mal. Und ich war zu stolz, um mich zu erkundigen. Doch weil Vater sich später fragte, wo selbiger sich befände, erfuhr ich, dass er in London und unterwegs nach Irland sei, wo er als Anwalt zugelassen zu werden und zu praktizieren wünscht. Sie zeigte mir einen Brief, an dessen Ende sich folgender Satz befand. Es tut mir sehr leid, von Mrs. Austens Krankheit zu hören. Ich würde mich ungemein glücklich schätzen, die Gelegenheit zu haben, meine Bekanntschaft mit dieser Familie zu verbessern, in der Hoffnung, ihre Gunst zu erwecken. Doch im Augenblick kann ich mich keiner solchen Erwartung hingeben. Das klingt recht vernünftig. Es drückt sich darin weniger Gefühl und mehr Verstand aus, als es früher bisweilen den Anschein hatte. Und ich bin sehr zufrieden. Alles wird sehr gut verlaufen und auf sehr vernünftige Weise ausklingen. James Joyce wird zugute gehalten, er habe den inneren Monolog erfunden. Das stimmt nicht ganz. Das findet sich schon in den Romanen von Jane Austen, der innere Monolog. Jane Austen wird immer noch unterschätzt, meint Franziska Augstein. Vielleicht trauen Literaturkritiker insgeheim bis heute nur Männern die Rolle eines Pioniers zu. Auf jeden Fall übersehen die meisten, dass sie mehr war als nur eine große Schriftstellerin. Sie war eine literarische Revolutionärin. Ihre Frauen haben eine Art der Introspektion, die zu der damaligen Zeit vollkommen neu war. Das war auch für Männer neu. Sie hätte, wenn sie Männer besser gekannt hätte, auch dasselbe für Männer machen können. Sich selber untersuchen, wie Peter Rühmkorff das genannt hat, sich selbst auf die Schliche kommen, das machen die Heldinnen von Jane Austen unentwegt. Und das macht sie alle für den heutigen Leser spannend, weil das ein Punkt ist, wo der heutige Leser sofort einklinken kann. Weil mit irgendetwas, was diese Heldin denken, kann jede Leserin und jeder Leser sich identifizieren. Er war damals ein bemerkenswert gut aussehender junger Mann gewesen, intelligent, temperamentvoll und geistreich, und Anne ein ausnehmend hübsches junges Mädchen, begabt mit Liebenswürdigkeit, Bescheidenheit, Feingefühl und Geschmack. Schritt für Schritt hatten sie sich kennengelernt und kaum kannten sie sich, prompt und heftig ineinander verliebt. Persuasion, Jane Austens Spätwerk von 1817. Mal mit Überredung, mal mit Verführung übersetzt. Die Protagonistin Anne Elliot reflektiert über eine verpasste Gelegenheit, die, wenn sie sie ergriffen hätte, ihr ganzes Leben hätte verändern können. Es ließ sich schwer sagen, wer von beiden die größere Vollkommenheit im anderen gesehen, wer das tiefere Glück empfunden hatte, sie, die seine Schwüre und Anträge empfing, oder er, dem sie erhört wurden. Eine Spanne der Seligkeit folgte, aber eine wie kurze. Die Widrigkeiten ließen nicht auf sich warten. Sir Walter, um seine Zustimmung gebeten, verweigerte diese zwar nicht direkt, verbot auch die Sache nicht rundweg, doch er beschied sie mit dem klaren Entschluss, keine Hand für seine Tochter zu rühren. Er empfand die Verbindung als zutiefst schmachvoll. Und auch Lady Russell sah ein ausgemachtes Unglück darin. Dass Anne Elliot mit all den Ansprüchen, zu denen Geburt, Schönheit und Geist sie berechtigten, sich mit erst 19 so wegwerfen, sich mit erst 19 an einen jungen Mann binden sollte, der keinen Fürsprecher hatte als sich selbst und dessen einzige Hoffnung, zu Wohlstand zu gelangen, die Wechselfälle eines höchst unsicheren Berufs waren. Bei dem bloßen Gedanken an solche Vergeudung schauderte ihr. Anne Elliot, so jung, so wenigen noch bekannt, sollte von einem Fremden ohne Beziehungen oder Vermögen weggeheiratet. Nein, das durfte nicht sein. Captain Wentworth besaß kein Vermögen. Er war gut gefahren in seinem Beruf, aber er hatte das, was ihm zugeflossen war, großzügig ausgegeben und nichts gespart. Jedoch vertraute er fest darauf, dass er bald reich sein würde. Voll Energie und Tatendrang wie er war, schien es ihm nur eine Frage der Zeit, bis er ein Schiff befehligte und ein Kommando erhielt, das ihm all das verschaffte, was er brauchte. Das Glück war ihm immer treu gewesen. Warum sollte dies plötzlich nicht mehr so sein? Ein solches Selbstvertrauen, mitreißend schon durch seine Überzeugtheit und bestechend durch den Humor, mit dem es sich häufig darbot, genügte Anne voll auf. Aber Lady Russell sah es ganz anders. Seine Zuversicht und Couragiertheit hatten auf sie gerade die entgegengesetzte Wirkung. Für sie machten sie die Sache noch schlimmer. Sie gaben ihm eine gefährliche Note. Er war geistreich, er war eigensinnig. Lady Russell hatte für Humor wenig Sinn und gegen alles, was nach Unbesonnenheit roch, einen Abscheu. Sie missbilligte die Verbindung aus jeder Warte. Anne ließ sich davon überzeugen, dass die Verlobung verfehlt sei, unbedacht, ungehörig, fast notwendig zum Misslingen verdammt und des Gelingens auch gar nicht würdig. Doch nicht nur Sorge um sich selbst trieb sie dazu, sie zu beenden. Hätte sie nicht vermeint, noch weit mehr in seinem Interesse zu handeln als in ihrem, hätte sie ihn kaum aufzugeben vermocht. Der Glaube, dass ihre Vernunft und Entsagung hauptsächlich seinem Wohl dienten, war ihr größter Trost in der Qual des Abschieds, eines Abschieds für immer. Über 7 Jahre waren vergangen, seit diese kleine Episode trauriger Zugetanheit ihren Abschluss gefunden hatte. Sie machte Lady Russell keinen Vorwurf, sie machte auch sich keinen Vorwurf, dass sie sich damals von ihr hatte leiten lassen, aber bei sich dachte sie, auch unter der vollen Last elterlicher Missbilligung, auch unter der Last sämtlicher Unwägbarkeiten, die sein Beruf mit sich brachte, hätte das Festhalten an der Verlobung doch eine glücklichere Frau aus ihr gemacht, als es der Verzicht getan hatte. Selbst dann, so glaubte sie, wenn ihnen das übliche oder mehr als das übliche Maß an Kümmernissen und Ungewissheit beschieden gewesen wäre, ganz zu schweigen vom tatsächlichen Ausgang ihrer Sache, der ihnen nämlich sehr viel schnelleren Wohlstand beschert hätte, als vernünftigerweise zu erwarten. All seine Zuversicht, all seine kühnen Hoffnungen waren berechtigt gewesen. Sein Talent und Elan schienen sein Glück vorausgesehen und herbeigeführt zu haben. Er hatte schon bald nach dem Ende ihrer Verlobung ein Kommando bekommen, und alles, was er ihr vorhergesagt hatte, war genau so eingetreten. Er hatte sich ausgezeichnet und rasch die nächste Rangstufe erklommen und musste mittlerweile dank einer Reihe von Prisen ein stattliches Vermögen beisammen haben. Sie hatte nur das Marineregister und Zeitungsberichte zur Gewähr, aber es konnte weder einen Zweifel an seinem Reichtum geben, noch dies immerhin ein Indiz für seine Beständigkeit, einen Grund zu der Annahme, dass er verheiratet war. Sie war zum Vernünftigsein gezwungen worden, als sie jung war. Sie lernte das Romantischsein, als sie älter wurde. Die natürliche Folge eines unnatürlichen Auftakts. This is a man's world. Not a woman or a girl. Wir vergessen euch Männer nicht so rasch, wie ihr uns vergesst. Das ist vielleicht mehr unser Schicksal als unser Verdienst. Wir können ja gar nicht anders. Wir verbringen unser Leben im Haus, abgeschirmt, eingeengt. Wir sind unseren Gefühlen ausgeliefert. Ihr Männer seid zum Tätigsein gezwungen. Ihr habt immer einen Beruf, Zeitvertreibe, Geschäfte dieser oder jener Art, die euch gleich wieder in die Welt hinaus senden, und bei ständiger Beschäftigung und Abwechslung schwächen sich Eindrücke rasch ab. Nein, nein, das ist nicht die männliche Natur. Ich kann nicht glauben, dass es den Männern mehr als den Frauen liegt, treulos zu sein und die zu vergessen, die sie lieben oder geliebt haben. Ich glaube das genaue Gegenteil. Ich glaube an eine echte Übereinstimmung zwischen körperlicher und seelischer Verfassung. Und da unsere Körper die stärkeren sind, müssen auch unsere Gefühle die stärkeren sein und imstande, härtere Schläge auszuhalten und schlimmere Stürme abzuwettern. Eure Gefühle mögen die stärkeren sein, entgegnete Anne. Aber genau dieses Prinzip der Übereinstimmung gibt mir das Recht zu behaupten, dass unsere die zarteren sind. Der Mann ist robuster als die Frau, aber langlebiger ist er nicht. Was exakt meine Theorie über die Natur ihrer Zuneigungen bestätigt. Und es wäre ja auch zu furchtbar, wäre es anders. Ihr müsst auch so schon mit genügend Schwierigkeiten und Entbehrungen und Gefahren fertig werden. Immerfort müht und plagt ihr euch und seid Bedrängnis und Ungemach aller Art ausgesetzt. Eure Heimat, euer Land, eure Freunde, von alledem seid ihr getrennt. Zeit, Gesundheit, Leben, nichts davon gehört wahrhaft euch. Es wäre ein zu hartes Los, kämen dazu obendrein noch die Gefühle einer Frau. In dieser Frage werden wir uns wohl nie einig. Wahrscheinlich täten das kein Mann und keine Frau. Aber lassen Sie mich doch anmerken, dass alles Geschriebene gegen Sie spricht. Alle Geschichten, ob in Prosa oder in Versen. Und ich wüsste nicht, wann ich je ein Buch aufgeschlagen hätte, das nicht irgendetwas über die Unbeständigkeit der Frauen zu sagen hatte. Lieder, Sprichwörter, alle besingen Sie den Wankelmut der Frau. Aber vielleicht sagen Sie mir jetzt ja, dass Sie alle von Männern geschrieben wurden. Vielleicht sage ich das. Aber nein, bitte. Berufen wir uns nicht auf Beispiele in Büchern. Die Männer hatten schon immer den Vorteil vor uns, ihre Geschichte selbst erzählen zu dürfen. Immer war die Bildung auf ihrer Seite und die Feder in ihrer Hand. Nein, Bücher als Beweismittel scheiden aus. Oh, rief Captain Harville, wenn ich Ihnen nur eine Ahnung davon geben könnte, was ein Mann durchmacht, wenn er ein letztes Mal seine Frau und seine Kinder sieht und dem Boot, mit dem er sie fortschickt, nachblickt, bis es endgültig verschwunden ist und sich dann abwendet und sagt, Gott allein weiß, ob wir uns wiedersehen. Und könnte ich sie das Glühen in seiner Seele fühlen machen, wenn er sie dann wieder sieht? Wenn er nach, sagen wir, einem Jahr zurückkommt, aber einen anderen Hafen anlaufen muss und anfängt zu rechnen, wie rasch er sie dorthin schaffen kann? Wenn ich ihnen all dies nahebringen könnte und all das, was ein Mann aushalten und leisten kann und es mit Freuden tut um deretwillen, die ihm das höchste Gut auf Erden sind. Ich spreche natürlich nur von solchen Männern, die ein Herz haben. Und ergriffen drückte er die Hand auf das seinige. »Ach«, sagte Anne, »ich will Ihren Gefühlen und den Gefühlen aller, die so sind wie Sie, auf gar keinen Fall Unrecht tun. Gott behüte, dass ich die Herzenswärme und Treue meiner Mitmenschen gering veranschlage. Ich gehörte verachtet, wenn ich zu denken wagte, dass nur Frauen wahre Hinwendung und Beständigkeit kennen. Nein, in ihrem Eheleben traue ich den Männern alle nur erdenkliche Größe und Güte zu. Ich halte sie jeder bedeutenden Anstrengung, jeder häuslichen Großmut für fähig, solange, wenn ich es so ausdrücken darf, solange sie einen Gegenstand dafür haben. Ich meine, solange die Frau, die sie lieben, lebt und für sie lebt. Nur ein Privileg nehme ich für mein Geschlecht in Anspruch, und es ist kein sehr begehrenswertes, Sie müssen es uns nicht neiden, dass wir nämlich die sind, die länger lieben, wenn das Leben oder die Hoffnung dahin sind. Sie war sich ihrer selbst bewusst und fand, dass Frauen das grundsätzlich sein sollten. Das Feministische war Jane Austen völlig fremd, das kannte man damals noch nicht. Ihre gut 100 Jahre später geborene Kollegin Virginia Woolf nannte sie einmal die perfekte Künstlerin. Nicht zuletzt deshalb, weil sie in ihr die einzige Schriftstellerin sah, die nicht versucht habe, wie ein Mann zu schreiben. Diejenigen unter den Frauenrechtlerinnen, die weniger auf die literarischen Qualitäten als auf die Inhalte ihrer Werke schauten, waren aber enttäuscht von Jane Austen. Aus ihrer leisen Kritik am englischen Erbrecht folgt bei ihr keine grundsätzliche Kritik am Patriarchat, wie sie die Frauenbewegung nach 1968 formulierte. Daher war Jane Austen zu dieser Zeit wenig populär. Das änderte sich erst wieder, als die Töchter dieser Feministinnen Jane Austen für sich entdeckten, also die postfeministische Generation. Junge Frauen, die die Errungenschaften der Emanzipation ganz selbstverständlich genießen, ohne sich noch für den Kampf ihrer Mütter gegen das Patriarchat zu erwärmen. Im Grunde genommen leben wir heute, wenn man so will, sehr stark, so wie Jane Austen es schon vor 200 Jahren proklamiert hat, nämlich sehr selbstbestimmt. Wir leben heute alle ganz selbstverständlich so, wie das für Jane Austen noch eine große Errungenschaft war. Und das heißt aber eben auch, dass wir uns mit diesen Frauen nach wie vor identifizieren können und dürfen. Auch wenn sich natürlich manches geändert hat. Versorgt werden will die moderne Frau nicht mehr. Das kann und will sie selbst bewerkstelligen, mit ihrem eigenen Geld. Aber das heißt nicht, dass der Status des Ehepartners unwichtig geworden wäre. Gerade erfolgreiche Frauen heiraten nicht abwärts, wie es Soziologen formulieren. Was praktisch bedeutet? Die Chefärztin nimmt in den allerseltensten Fällen den Krankenpfleger. Sie sucht einen Partner auf Augenhöhe. So wie die Charaktere von Jane Austen. Lieber glücklich allein als einsam zu zweit. Ich glaube, das entsprach ganz sicher ihrem Naturell und auch dem, was sie dachte. Das zeigen all ihre Bücher ganz deutlich. Eine moderne Frau könnte die idealtypische Austen-Protagonistin abgeben. Sie nimmt die Männer, wie sie sind, analysiert mit Verstand und Gefühl schonungslos deren Stärken und Schwächen und vergisst darüber nie ihre eigenen Wünsche und Ansprüche an eine Partnerschaft. Die Menschen schildern, wie sie sind, aber man muss sie besser auf den Punkt bringen, als sie das selber in der Realität tun können. Für Felicitas von Lovenberg ist das wichtigste schriftstellerische Prinzip von Jane Austen, Menschen ganz genau zu beobachten und zu charakterisieren. Dass sie bis zur Satire böse sein konnte, ja regelrecht garstig, wie Philip Larkin einmal gesagt hat, das belegen die Bücher auch. Jane Austen zeichnet sich in ihrer Ironie durch etwas aus, was ich auch bewundernswert finde. Die Ironie von Thomas Mann besteht darin, dass er sich als Autor lustig macht über seine eigenen Figuren. Er macht seine eigenen Figuren schlecht. Jane Austen macht ihre Figuren, obwohl sie sich über sie lustig macht, nicht schlecht. Sie zeigt sie komisch, teils als Karikatur. Es gibt nur eine einzige Person in ihrem gesamten Romanwerk, die wirklich eklig ist. Das ist Mrs. Norris, die Tante von Fanny Price in Mansfield Park. Alle anderen Figuren haben etwas Liebenswertes, wie ja eben auch echte Spießer irgendwo immer auch etwas Liebenswertes haben. Jane Austen hat nicht geurteilt und schon gar nicht verurteilt. So erscheinen ihre Familiengeschichten viel harmloser, auf jeden Fall leichter und nicht so bedeutungsschwer wie etwa die von Thomas Mann. Doch bei aller Empathie, die sie für jede ihrer Figuren aufzubringen versucht, bezieht sie durchaus Stellung. Eitelkeit war Sir Walter Elliots hervorstechendster Wesenszug. Eitelkeit bezüglich seines Äußeren und seines Standes. Er war ein bemerkenswert schöner junger Mann gewesen und sah nun mit 54 immer noch sehr gut aus. Wenige Frauen konnten mehr Gedanken an ihre Erscheinung verschwenden, als Sir Walter es tat. Die Segnung der Schönheit wurde für ihn nur übertroffen von der Segnung der Baronetswürde. Und der Sir Walter Elliot, der diese Gaben in sich vereinte, war der stete Gegenstand seiner wärmsten Zuneigung und Verehrung. Seinem guten Aussehen und seinem Status huldigte er insofern zurecht, als er ihnen eine Ehefrau verdankte, die charakterlich weit über allem stand, worauf ein Mann seines Charakters Anspruch erheben durfte. Lady Elliot war eine vortreffliche Frau gewesen, klug und liebenswürdig. Deren Urteile und Handlungen sah man ihr die jugendliche Schwärmerei nach, durch die sie zu Lady Elliot geworden war, sonst in nichts Nachsicht erforderten. 17 Jahre lang hatte sie seine Schwächen erduldet, sie abgemildert und bemäntelt und sein Ansehen bei den Leuten befördert. Und wenn es auf Erden auch glücklichere Menschen als sie gab, so hatte sie doch so viel Erfüllung in ihren Aufgaben, ihrem Freundeskreis und ihren Kindern gefunden, dass sie am Leben hing und ihr der Abschied, als ihre Zeit gekommen war, nicht leicht fiel. Drei Mädchen, die beiden Älteren, 16 und 14, welch schlimmes Vermächtnis für eine Mutter, welch schwere Bürde vielmehr, sie der Obhut und Erziehung eines eingebildeten, törichten Vaters anzuvertrauen. Allerdings hatte sie eine sehr enge Freundin, eine verständige, hochverdiente Frau, die sich aus Anhänglichkeit ganz in ihrer Nähe niedergelassen hatte, im Dorf Kellynch. Von deren wohlmeinendem Ratschlag erhoffte sich Lady Elliot die größte Hilfe bei der Bewahrung der guten Grundsätze, die sie ihren Töchtern so sorglich mit auf den Weg gegeben hatte. Diese Freundin und Sir Walter heirateten nicht, was immer ihre Bekannten sich diesbezüglich ausgemalt haben mochten. 13 Jahre waren seit Lady Elliots Tod nun vergangen und sie waren unverändert gute Nachbarn und vertraute Freunde. Und er blieb Witwer und sie Witwe. Dass Lady Russell, von gesetztem Wesen und Alter ausnehmend gut versorgt, auf eine zweite Ehe verzichtete, bedarf keiner Rechtfertigung gegenüber einer Öffentlichkeit, die noch mehr grundlosen Anstoß nimmt, wenn eine Frau sich wieder verheiratet, als wenn sie es nicht tut. Doch dass Sir Walter allein blieb, verlangt nach einer Erklärung. So sei denn gesagt, Sir Walter, ganz sorgender Vater, rechnete sich diesen Zustand als Opfer für seine lieben Töchter an. Für eine seiner Töchter, die älteste, hätte er tatsächlich alles gegeben. Eine Probe, auf die er allerdings nie gestellt wurde. Elizabeth hatte ihre Mutter mit 16 so vollständig in Rang und Rechten beerbt, wie dies einer Tochter nur möglich ist. Und da sie sehr schön war und ihrem Vater sehr ähnlich, war ihr Einfluss stets groß gewesen und ihre Allianz war eine äußerst glückliche. Seine beiden anderen Kinder waren von minderem Wert. Mary hatte ein wenig künstliche Bedeutung hinzugewonnen, indem sie Mrs. Charles Musgrove geworden war. Aber Anne, die so fein und gescheit war, dass jeder vernunftbegabte Mensch von ihr angetan sein musste, galt bei Vater und Schwester gar nichts. Ihr Wort hatte kein Gewicht, ihre Interessen mussten immer hintanstehen, sie war einfach nur Anne. Sie hat genau gewusst, mit wem sie es einem wirklich verdirbt und warum sie das tut und wen sie dann trotzdem gelten lässt. Und sie hat das Publikum, ihr Publikum, sehr ernst genommen. Sie hat nie über die Köpfe hinweggeschrieben. Sie hat sich aber deswegen trotzdem nie angebiedert. Also sie war keine gefällige Schriftstellerin. Also ich bin mir relativ sicher, weil da doch viele Beobachtungen drin sind, wo sich sicherlich die Zeitgenossen auch sehr, sehr kritisch aufs Korn genommen gefühlt haben. Ja, und natürlich denkt dann jeder, ach, zum Glück bin ich nicht gemeint. Aber bei dem tatsächlichen Bekanntenkreis der Austen dürfte ja doch der ein oder andere mal dabei gewesen sein, der gedacht hat, war ich da der Anlass für diese oder jene Episode? Mrs. John Dashwood billigte ganz und gar nicht, was ihr Mann für seine Schwestern zu tun beabsichtigte. Das Vermögen ihres lieben kleinen Jungen um 3000 Pfund zu schmälern, würde ihn auf den trostlosesten Grad von Armut reduzieren. Sie drang in ihren Mann, sich die Sache noch einmal zu überlegen. Wie konnte er es vor sich selbst verantworten, sein Kind und noch dazu sein einziges Kind einer solchen riesigen Summe zu berauben? Und welchen Anspruch an seine Großzügigkeit auf eine so große Summe hatten denn die Miss Dashwood überhaupt, die doch nur seine Stiefschwestern waren, was sie als Verwandtschaftsbeziehung gar nicht gelten ließ? Alle Welt wusste doch, dass von Anhänglichkeit zwischen den Kindern eines Mannes aus verschiedenen Ehen keine Rede sein konnte. Und warum wollte er sich und ihren armen kleinen Harry ruinieren und all sein Geld an seine Stiefschwestern verschenken? Verstand und Gefühl. Der erste Roman Jane Austens, der veröffentlicht wurde. 1811 mit der Autorenzeile »By a Lady«. Die Heldinnen Eleanor und Marian Dashwood müssen mit ihrer Mutter und ihrer kleinen Schwester das Haus ihres Vaters verlassen, weil ihr Stiefbruder es erbt. »Es war meines Vaters letzter Wunsch an mich«, erwiderte ihr Mann, »dass ich seiner Witwe und seinen Töchtern beistehe. Er wusste doch gar nicht, was er sagt. 10-1, er war zu der Zeit gar nicht mehr zurechnungsfähig. Wäre er bei Sinnen gewesen, dann wäre er gar nicht darauf gekommen, dir zuzumuten, das halbe Vermögen deines eigenen Kindes zu verschenken. Er hat auf keiner bestimmten Summe bestanden, meine liebe Fanny. Er hat mich nur ganz allgemein gebeten, ihnen beizustehen und ihnen das Leben angenehmer zu machen, als er es vermochte. Vielleicht hätte er die Angelegenheit lieber ganz und gar mir überlassen sollen. Er konnte sich ja denken, dass ich sie nicht zu kurz kommen lassen würde. Aber da er auf dem Versprechen bestand, konnte ich es ihm schlecht abschlagen. Jedenfalls schien es mir damals so. Nun ist das Versprechen einmal gegeben und muss gehalten werden. Also gut, dann soll eben etwas für sie getan werden. Aber dieses Etwas braucht doch keine 3000 Pfund zu sein. Bedenke doch, fügte sie hinzu, wenn man sich erst einmal von dem Geld getrennt hat, ist es ein für allemal verloren. Deine Schwestern werden heiraten und dann bist du es für immer los.

ihre Kunst spross daraus, dass sie so war, wie sie schrieb. Sie hat köstliche Briefe an ihre Schwester Cassandra geschrieben, die dann viele vernichtet hat, aber auch die harmlosen Briefe haben es noch in sich. Aus diesen Briefen geht hervor, dass Jane Austen sehr avanciert war. Wenn das damals veröffentlicht worden wäre, hätte man gesagt, sittenloses Frauenzimmer. Steventon, Samstag, den 27. Oktober. Meine liebe Cassandra, Mrs. Hall aus Sherburne kam gestern mit einem toten Kind nieder. Mehrere Wochen zu früh, ausgelöst offenbar durch einen Schrecken. Ich vermute, sie hat versehentlich ihren Ehemann angeschaut. November 1813. Allmählich muss ich meine Jugend hinter mir lassen, denn ich finde es sehr verlockend, wie eine Anstandsdame auf dem Sofa am Feuer zu sitzen und so viel Wein zu trinken, wie es mir beliebt. Dienstag, 12. Mai 1801. Gestern Abend, wieder eine von diesen albernen Gesellschaften. Wahrscheinlich wären sie weniger unerträglich, wenn sie größer wären, aber diesmal waren wir gerade genug für einen Kartentisch und 6 Personen, die zuschauen und Unsinn reden konnten. Ich finde diese Menschen einfach nicht mehr angenehm. Ich achte Mrs. Chamberlain für ihr sorgfältig frisiertes Haar, aber wärmere Gefühle kann ich nicht für sie aufbringen. Miss Langley ist wie jedes andere kurzgewachsene Mädchen mit breiter Nase und großem Mund, modischer Kleidung und nacktem Busen. Admiral Stanhope ist ein Gentleman, aber auch seine Beine sind zu kurz und seine Frackschöße zu lang. Stets deine J.A. Sechs Romane hat Jane Austen geschrieben. Daneben gibt es nur einige frühe Novellen, 11 Kapitel eines unvollendeten Romans und Briefe. Verglichen mit dem Lebenswerk anderer Größen der Weltliteratur erscheint ihres außergewöhnlich schmal. Und auch wenn sie sich nach dem Erfolg von Stolz und Vorurteil einer gewissen Beliebtheit erfreute, geriet sie weitgehend in Vergessenheit. Auf ihrem Grabstein in der Kathedrale von Winchester gibt es keinen Hinweis darauf, dass sie Schriftstellerin war. 1879, gut 60 Jahre nach ihrem Tod, veröffentlichte ihr Neffe James Edward Austen Lee die erste Biografie, in der er ihre Rolle als Autorin herunterspielte. Diese Autorin Jane Austen wurde dann dargestellt als das schüchterne Fräuchen, das ja gar nicht für Geld arbeitet und auch nicht für Ruhm arbeitet, sondern einfach nur so vor sich hin skribbelt, vor sich hinschreibt und zufällig dann Meisterwerke produziert, aber davon selber gar keine Ahnung hat. Das war das Bild von Jane Austen Ende des 19. Jahrhunderts. Auch wenn sie mittlerweile namentlich als Autorin genannt wurde, nahm ihre Werke immer noch kaum jemand zur Kenntnis. Vielen waren Liebesgeschichten einfach zu langweilig. Im Vergleich etwa zu den sozialkritischen Romanen von Charles Dickens schienen ihren Büchern nichts Bedeutsames zu passieren, erläutert Franziska Augstein. Sie erzählte ja einfach nur Familiengeschichten. Das änderte sich in dem Maße, wie England sich seiner selbst verständigen wollte und musste. Zum einen, weil man mit dem Wort des Historikers Eric Hobsbawm gesprochen, die eigene Tradition entdeckte. Also Merry Old England wurde erfunden Ende des 19. Jahrhunderts. Und in diesem Kontext war Jane Austen sehr nützlich. Diese ganzen Country Squires und ihre Liebschaften und das liebevoll geschilderte Farmleben in ruraler Landschaft, das kam so um 1900 den Briten gerade recht. Dann erlebten die Briten den Ersten Weltkrieg, wo sie das ganz besonders dringend brauchten, weil man den Soldaten ja erklären musste, warum sie zu Hunderttausenden starben. Deswegen war nicht nur in englischen Militärhospitälern, sondern auch in den Rucksäcken englischer Soldaten Jane Austen sehr gut vertreten. Nicht nur die einfachen Soldaten, sondern auch das politische Führungspersonal des Landes griff seitdem immer wieder zu ihren Büchern, wenn es darum ging, sich zu vergewissern, wofür England stand. Churchill war 1943 einmal krank. Erstens war er echt krank, zweitens war er deprimiert, weil der Kriegsverlauf gerade nicht so war, wie er sich das wünschte im Zweiten Weltkrieg. Und dann lag er im Bett und las Jane Austen. Und da sagte er, es ist herrlich, alles so schön, gut, ordentlich gefügt. Aber Jane Austens Schilderung der englischen Gesellschaft war nie einfältig. Auch wenn die herrschende Ordnung immer gewahrt und nie in Frage gestellt wurde, haderten ihre Figuren doch mit ihr, und sei es nur wegen der Heiratsbeschränkungen, die sich aus ihr ergaben. Ansatzweise äußerte sich die Autorin kritisch über die Sklaverei in den Kolonien und die Skrupellosigkeit der britischen Marine. Für die rebellische Nachkriegsgeneration im 20. Jahrhundert blieb sie damit zu brav. Marxisten monierten, dass ihre Geschichten nur in den höheren Ständen spielten und das Proletariat nicht mal in den Blick nahmen. Den Feministinnen missfiel, dass die Frauen am Ende doch vor allem geheiratet werden wollten. So schien Jane Austen zu einer Schriftstellerin für alte Tanten abgestempelt zu werden, bedauert Felicitas von Lovenberg. Sehr oft wurde das Ratgeberhafte dieser Romane sehr ausgeweidet. Also nach dem Motto, bei Jane Austen kann man lernen, wie es dann wirklich geht. Und das Erstaunliche ist aber, dass das alles den Büchern überhaupt nicht schadet. Also die Bücher bleiben davon in ihrer ganzen Qualität und in ihrem Witz und in ihrer Wärme und in all dem völlig unberührt. Also auch daran kann man sehen, wie gut diese Autorin tatsächlich ist, dass man sie so verwursten und verdrehen und an sie dran stricken und von ihr wegnehmen kann und dass das trotzdem letztendlich alles an ihrem Rang einfach überhaupt nichts ändert. Es gibt ja wirklich auch viel zu lachen in diesen Romanen, was, glaube ich, viele Leser gar nicht vermuten, dass man sich einfach so hemmungslos amüsieren darf bei Austen. Aber genau so ist es. Meine liebe Fanny, ich bin das glücklichste Geschöpf unter der Sonne, denn Mr. Watts hat mir heute einen Heiratsantrag gemacht. Es ist mein allererster und ich kann dir gar nicht sagen, wie stolz und froh ich darüber bin. Wie werde ich über die Duttons triumphieren? Ich glaube fast, dass ich ihn nicht erhören werde, aber weil ich mir noch nicht ganz sicher bin, gab ich ihm eine mehrdeutige Antwort und ließ ihn stehen. Drei Schwestern. Ein Briefroman, geschrieben mit 16 anlässlich der Hochzeit ihres Bruders. Nur zur Unterhaltung der Familie. Darin macht sie sich über die jungen Frauen in ihrer Umgebung lustig, die darum wetteifern, wer als Erste unter die Haube kommt. Und jetzt, meine liebe Fanny, benötige ich deinen Rat, ob ich seinen Antrag annehmen soll oder nicht. Aber damit du dir ein Urteil über seine Meriten und seine geschäftliche Lage bilden kannst, will ich dir berichten, wie es damit steht. Er ist schon ziemlich alt, etwa 32, und sieht so garstig aus, dass ich ihn kaum anschauen mag. Er ist unausstehlich und für mich der abscheulichste Mensch auf der Welt. Er besitzt ein großes Vermögen und wird mich für den Fall seines Todes gut versorgen, aber ach, er ist kerngesund. Kurzum, ich weiß nicht, wie ich mich verhalten soll. Gebe ich ihm einen Korb, will er, wie er mir andeutete, Sophia seine Hand antragen und wird, wenn auch sie ihn nicht mag, um Georgiana werben. Und der Gedanke, dass eine von ihnen vor mir heiratet, ist mir unerträglich. Ich weiß wohl, dass ich für den Rest meines Lebens unglücklich sein werde, wenn ich ihn nehme. Denn er ist sehr übellaunig, reizbar und von argwöhnischem Naturell. Und zudem ein so großer Knicker, dass kein Auskommen mit ihm im Hause ist. Er würde nun mit Mama sprechen, sagte er. Das aber verbat ich mir nachdrücklich, denn dann würde sie mich zur Heirat mit ihm zwingen, ob ich ihn will oder nicht. Doch er hat es vermutlich inzwischen schon getan, denn er macht nie das, worum man ihn bittet. Ich glaube, ich nehme ihn doch. Welch ein Triumph vor Sophie, Georgiana und den Duttons verheiratet zu sein. Und er hat versprochen, zur Hochzeit eine neue Equipage anzuschaffen. Aber um ein Haar wären wir wegen der Farbe uneins geworden, denn ich bestand auf Blau mit Silber, er dagegen auf schlichtem Schokoladenbraun. Und um mich noch mehr zu reizen, sagte er, die neue Equipage solle genauso niedrig sein wie seine alte. Ich sagte, ich will ihn nicht. Er würde morgen wiederkommen, meinte er, und sich seine endgültige Antwort holen. Ich muss ihn mir wohl doch sichern, solange noch Zeit ist. Die Duttons werden mich beneiden, das ist gewiss. Und ich werde Sophie und Georgiana auf allen Winterbällen chaperonieren können. Doch was habe ich davon, wenn er mich wahrscheinlich gar nicht hingehen lässt, denn das Tanzen ist ihm verhasst. Und dass andere Menschen an Dingen, die ihm verhasst sind, Gefallen finden könnten, geht über seinen Verstand. Und überdies spricht er sehr viel davon, dass Frauen ins Haus gehörten und dergleichen. Ich glaube, ich nehme ihn nicht. Und das würde ich ihm auch sofort sagen, könnte ich nur sicher sein, dass meine Schwestern seinen Antrag nicht annehmen und er sich, wenn sie ihn abweisen, nicht an die Duttons wendet. Nein, dieses Wagnis kann ich nicht eingehen. Wenn er also verspricht, die Kutsche so zu bestellen, wie ich sie möchte, will ich ihn nehmen. Wo nicht, mag er meinethalben allein darin fahren. Ich hoffe, du billigst meine Entscheidung. Etwas Besseres fällt mir nicht ein. In alter Freundschaft, immer die deine, Mary Stanhope. When you were here before, you couldn't look you in the eye. You're just like an angel. Your skin makes me cry. You flow like a feather in a beautiful. Wenn Sie irgendwann mal einen Mann mit Jane Austen in der S-Bahn oder in der Bahn oder überhaupt in öffentlichen Verkehrsmitteln sitzen sehen, sprechen Sie den bitte unbedingt an. Das ist ganz sicher ein seltenes Exemplar. Und ganz sicher nicht das Schlechteste, könnte Felicitas von Lovenberg noch anfügen. Denn Männer müssen in ihren Augen schon ein bisschen was mitbringen, um Jane Austen gutieren zu können. Ich habe allerdings den Eindruck, dass Männer etwas älter werden müssen, um Jane Austen tatsächlich zu mögen oder vielleicht um die Souveränität zu erlangen, dass sie zugeben, Jane Austen gelesen zu haben. Bei der Lektüre erfahren sie natürlich viel über Frauen, deren Wünsche an die Männer und worauf Frauen gar nicht stehen. Manche dieser männlichen Helden von Jane Austen sind unglaublich passiv. Also man hat das Gefühl, die stehen da einfach immer nur rum und machen gelegentlich ihre Aufwartung. Mir sind die etwas zupackenderen dann doch lieber. Heutzutage bedauern viele Frauen, das angeblich starke Geschlecht sei durch die Emanzipation so verunsichert, dass kaum einer noch zu flirten wage. Sein Interesse angemessen, aber deutlich zum Ausdruck bringe, einfach mal zum Tanzen auffordere, oder auch nur einer Dame mal die Tür aufhalte. Was das angeht, sind Jane Austens Männerfiguren natürlich im guten wie im schlechten Sinne altmodischer. Stärker wirken sie deshalb allerdings nicht unbedingt. Sie hatte nun 5 Brüder. Also sie hatte, glaube ich, schon reichlich Anschauungsmaterial. Aber ich glaube, sie fand einfach, die Frauen sind die spannenderen Charaktere, weil letztendlich, das ist ja inzwischen auch wissenschaftlich bewiesen, suchen wird die Partnerwahl ja eben doch bestimmt von der Frau. So subtil auch immer es geht. Aber letztendlich sind die Frauen diejenigen, die dann doch sagen, der jetzt und der jetzt aber nicht. Und die Männer, ja, die bellen eben verschiedene Bäume an, so. Ja, das ist bei Jane Austen auch so. Auch wenn sie nicht besonders glorios erscheinen, heißt das nicht, dass Männer bei Jane Austen grundsätzlich schlecht wegkämen, befinden sowohl Franziska Augstein als auch Felicitas von Lovenberg. Jane Austen hat viele nette Männergestalten und Vatergestalten geschildert. Mein Favorite ist allerdings Mr. Bennet. Dieser Vater, der mit großem Humor und großer Ironie mit seiner Tochter parliert, immer irgendwie zurückgelehnt wirkt, sich überhaupt nicht mehr einbildet, dass er die verzogenen anderen Göhren in seinem Haushalt irgendwie noch erziehen kann und deswegen einfach zurückgelehnt, freundlich, intelligent, liebenswürdig alle machen lässt. Viele dieser Heldinnen sind ja Töchter von sehr konträren Eltern. Also sehr oft kommen die Väter ja besser weg als die Mütter. So dieser Zwiespalt in den Frauen, den dürfte sie selbst auch empfunden haben. Alle ihre Mütter sind bestenfalls bekloppt. Und folglich wird geschlossen, Jane Austen habe die Idee von Mutterliebe für eine Chimäre gehalten. Ob sie wirklich so radikal dachte, lässt sich heute kaum noch klären. Aber ganz sicher war sie der Meinung, dass die Töchter nicht mehr wie in alten Zeiten einfach den Müttern folgen, sondern ihren eigenen Kopf durchsetzen sollten. Wenn man sich also ihre Heldinnen als emanzipierte Frauen im 19. Jahrhundert vorstellen darf, dann mussten die sich nicht nur von Männern emanzipieren, sondern mindestens genauso sehr von ihren Müttern. Entsprechend böse fällt deren Beschreibung häufig aus. Das alles können wir dann als Leser heute noch bewundern und denken, ach du liebes Bisschen. Also zum Beispiel dieses Porträt von der Mutter Bennet, das ist ja wirklich so unglaublich böse in Teilen. Ja, diese, wie dumm die daherredet, um nicht zu sagen quasselt, das hat schon was. Ja, also man braucht dafür keinen ausgewachsenen Mutter-Tochter-Konflikt, um da zu sagen, kein Wunder, dass diese Töchter sich überlegen, wie sie qua Eheschließung, also dieser grauenvollen Mutter mal entfliehen können. Da Elisabeth nun keine eigenen Ziele mehr zu verfolgen hatte, wandte sie ihre Aufmerksamkeit fast ausschließlich ihrer Schwester und Mr. Bingley zu. Und die angenehmen Überlegungen, die ihre Beobachtungen auslösten, machten sie beinahe ebenso glücklich wie Jane. Sie sah sie in Gedanken hier in diesem Haus glücklich verheiratet und in bester Übereinstimmung mit ihrem Mann leben. Und unter diesen Umständen traute sie sich sogar zu, mit Bingleys Schwester nach und nach in ein besseres Verhältnis zu kommen. Sie sah deutlich, wie die Gedanken ihrer Mutter sich auf denselben Abwegen befanden und beschloss, sich von ihr fernzuhalten, um Indiskretionen zu vermeiden. Deshalb empfand sie es als einen besonders unglückseligen Umstand, dass sie, als man sich zu Tisch begeben hatte, dicht neben ihr saß, und es erbitterte sie, als sie merkte, dass ihre Mutter ausgerechnet zu Lady Lucas offen und unverblümt von nichts anderem als der bevorstehenden Hochzeit zwischen ihrer Tochter und Mr. Bingley sprach. Es war ein unerschöpfliches Thema, und Mrs. Bennet wurde nicht müde, die zahllosen Vorteile der Verbindung aufzuzählen. Zuerst beglückwünschte sie sich dazu, dass er ein so charmanter junger Mann war und so reich, und er wohnte nur 3 Meilen von ihnen entfernt. Und dann war es so beruhigend, dass sich seine beiden Schwestern so gut mit Jane verstanden und deshalb die Verbindung bestimmt ebenso begrüßten wie sie. Außerdem war es so vielversprechend für ihre jüngeren Töchter, weil ihnen durch Janes vorteilhafte Heirat reiche Männer nur so über den Weg laufen würden. Und schließlich war es in ihrem Alter angenehm, ihre unverheirateten Töchter deren Schwester anvertrauen zu können, damit sie selbst nicht mehr in Gesellschaft gehen musste, als ihr lieb war. Diesen letzten Umstand als Vorteil herauszustreichen, gehörte bei dem Anlass zum guten Ton. Aber in Wirklichkeit hatte niemandem je weniger daran gelegen, als Mrs. Bennet zu Hause zu sitzen. Sie schloss mit vielen guten Wünschen, dass recht bald auch Lady Lucas dasselbe Glück beschert sein möge, obwohl ihr Triumph doch gerade darin bestand, dass es dazu nicht die mindeste Chance gab. Umsonst versuchte Elisabeth, den Wortschwall ihrer Mutter zu bremsen oder sie wenigstens zu überreden, ihr Glück in weniger hörbaren Worten auszumalen, denn zu ihrer unaussprechlichen Verzweiflung merkte sie, dass Mr. Darcy, der ihnen gegenüber saß, fast alles mit angehört hatte. Ihre Mutter schimpfte sie nur aus und nannte sie albern. »Wer ist schon Mr. Darcy und warum sollte ich Angst vor ihm haben? Ich bin ihm nicht die Rücksicht schuldig, nichts zu sagen, was ihm nicht gefällt.« »Um Gottes Willen, Mutter, sprich leiser. Was hast du davon, wenn du Mr. Darcy beleidigst? Auf diese Weise machst du dich bei seinem Freund nicht gerade beliebt.« Aber sie bewirkte gar nichts. Ihre Mutter hörte nicht auf, in gleicher Lautstärke weiterzureden. Elisabeth wurde immer wieder vor Scham und Ärger rot. Musik. Cassandra Elizabeth Austin an Miss Fanny Knight. Winchester, Sonntag, den 20. Juli 1817. Meine liebste Fanny, ich habe einen Schatz verloren. Eine unübertreffliche Schwester und Freundin. Sie war die Sonne meines Lebens. Eigentlich schlief sie in ihren letzten 48 Stunden mehr, als dass sie wachte. Ihr Aussehen wandelte sich. Sie verfiel. Und obschon ich nicht mehr auf eine Genesung hoffte, ahnte ich nicht, wie rasch mein Verlust sich näherte. Etwa eine halbe Stunde, bevor sie ruhig und anscheinend bewusstlos wurde, spürte sie, dass sie starb. In dieser halben Stunde fand ihr Kampf statt. Arme Seele. Sie sagte, sie könne uns nicht sagen, wie sie leide, obwohl sie kaum über bestimmte Schmerzen klagte. Als ich sie fragte, ob sie irgendetwas wünsche, sagte sie, sie wünsche sich nichts als den Tod. Und einige ihrer Worte waren, Gott, gib mir Geduld. Betet für mich. Oh, betet für mich. Ich hoffe, ich breche dir mit dieser Schilderung nicht das Herz, meine liebe kleine Fanny. Von diesem Moment bis 4:30, als sie aufhörte zu atmen, bewegte sie sich kaum. Ich konnte ihr selbst die Augen schließen, und es war mir ein großer Trost, ihr diesen letzten Dienst zu erweisen. Sie sah während der ganzen Zeit nicht im geringsten verkrampft aus oder leidend, im Gegenteil. Abgesehen von der ständigen Bewegung ihres Kopfes, wirkte sie wie eine schöne Statue. Und selbst jetzt im Sarg bieten ihre Züge einen so lieblichen und heiteren Anblick, dass es wohltut, sie anzuschauen. Heute, meine liebste Fanny, erreicht dich diese traurige Nachricht. Ich bleibe deine dich liebende Cassandra. Jane Austen ist früh gestorben, mit nur 41 Jahren. Aber für den Literaturbetrieb lebt sie weiter. Nicht nur, weil ihre Romane weltweit ständig wieder neu aufgelegt werden, sondern auch, weil immer wieder andere versuchen, an ihr Werk anzuknüpfen, wie an ihren letzten unvollendeten Roman Sanditon, von dem sie nur 11 Kapitel fertigstellen konnte. Jane Austen entwirft darin einen Küstenort, der dabei ist, sich zu einem Kurort aufzuschwingen. Dort treffen im Sommer eine Reihe recht schrulliger und erholungsbedürftiger Gäste aufeinander. Im Laufe der Jahrzehnte haben diverse Autorinnen und Autoren versucht, die von Jane Austen ausgelegten Handlungsfäden zu Ende zu spinnen. Die Jane Austen-Verehrerin Marie Dobbs erfand 1975 eine Version von Sanditon, die durchaus aus der Feder ihres großen Vorbildes hätte stammen können. Weiß man doch aus ihren Briefen an Cassandra, dass Jane Austen im Küstenort Lyme Regis gerne schwimmen gegangen ist. Sie waren jetzt am Rande des Geschiebewalds angelangt, der ziemlich steil zum Meer abfiel und von einem Streifen Sandstrand gesäumt wurde. Wenn Ebbe war, verbreiterte sich dieser Streifen. Und da gerade fast vollkommene Ebbe war, kamen ziemlich große Flächen feinen, festen Sandes zum Vorschein. Besonders am äußersten Ende des Strandes, im Bereich der Felsen und Badekarren. Sie gingen entlang dem natürlichen Kieswall, der den oberen Teil der Küstenlinie bildete, darauf zu und wurden bald darauf von Mrs. Gunn, einer riesigen, beinahe furchteinflößenden Person, in Empfang genommen. Sie brachte die jungen Damen zu ihrem Badekarren, spannte das Pferd davor, während sie ihre Badekleider anzogen, und führte den Karren in tiefes Wasser hinaus. Dann ließ sie die grüne Markise an der Vorderseite des Karrens herunter, befestigte dort eine Leiter und überwachte ihren Abstieg ins Wasser, wobei sie sehr vernünftige Anweisungen gab und einen derartig anhaltenden Redefluss beibehielt, dass jegliches Angstgefühl, das sie vielleicht empfunden hatten, sehr schnell verflogen war. Alles war so neu und interessant für Charlotte, dass sie nicht einmal hätte sagen können, welcher Eindruck am stärksten auf sie wirkte. Die Hitze im Badekarren, auf dessen Dach die Sonne herunterbrannte, die jähe prickelnde Kälte des Meerwassers oder das ziemlich beunruhigende Schäumen und Wogen, wenn es an ihr vorbeischwappte. Das Glitzern der Sonne auf dem Meer war anfangs so blendend und ihre Augen so voll von diesem reflektierten Licht, dass sie mehrere Sekunden lang nicht sehen konnte. Sie war noch nicht einmal ganz sicher, ob es ihr wirklich Spaß machte. Doch als sie sich ein wenig daran gewöhnt hatte und alles um sich herum wahrnehmen konnte, Zeit hatte, alles zu betrachten, das Sonnenlicht, das auf dem Wasser glitzerte, die kleinen Wellen und Schatten, mit denen das Meer auf jeden Wechsel des Sonnenlichts reagierte, und die Möwen, die hin und her flogen, jetzt im Weiß der Wellen verschwindend und jetzt sich gegen Meer und Himmel abhebend, merkte sie plötzlich, dass sie lächelte. Worüber? Wusste sie selbst nicht. Vielleicht über den Geruch der salzigen Meeresluft, über die sanfte Frische der leichten südlichen Brise, über das rhythmische Fluten des Wassers oder nur aus reiner Freude an diesem Tag. »Gehen Sie ein bisschen weiter und bewegen Sie sich ständig«, mahnte Mrs. Gunn energisch. »Aber lassen Sie dieses Herumwirbeln und dieses Gespringe. Die Gewohnheit mancher Frauenzimmer im Wasser herumzutanzen und auf- und abzuhopsen hat gar keinen Wert, weder medizinisch noch artistisch.« Charlotte, die selbst gerade vorsichtig ein wenig herumgehüpft war und sich gar nicht erklären konnte, warum ein derartiges Diktum geäußert oder gar befolgt werden sollte, schaute sich fragend um und entdeckte zu ihrer Überraschung, dass Miss Brereton mit einem vor Vergnügen über ein so köstliches Erlebnis strahlenden Gesicht viel lebhafter herumplanschte und hüpfte. Sie lächelten sich mit einer solchen Rückhaltlosigkeit zu, mit einer so beglückenden, offensichtlichen Freude darüber, dieses schimmernde Meer miteinander zu genießen, dass Charlotte sicher war, Miss Brereton konnte auch nur ein ganz normales Mädchen sein wie sie selbst. Schöner und verführerischer vielleicht, aber im Grunde einfach und ohne falsch. Und gewiss nicht die hinterlistige Intrigantin, wie sie sich manchmal eingebildet hatte. Viel zu früh mussten sie auf Mrs. Gunns Geheiß wieder in den Badekarren zurück, die, trotz ihrer Bitten noch länger im Wasser zu bleiben, darauf bestand, dass 15 Minuten für das erste Mal mehr als genug seien. Den beiden Mädchen, die auf Mrs. Gunns Fußwärmern gestanden hatten und, um die Durchblutung zu beschleunigen, kräftig abgerieben und angewiesen worden waren, sich schnellstens anzuziehen, um Erkältungen zu vermeiden, wurde dann von Mrs. Gunn geraten, leichte Übungen zu machen und die obligatorische Tasse Tee zu trinken. Die ganz Zähnteten, jedermann zu empfehlen, entschlossen schien. Turned out her heart of glass. Seemed like the real thing, only to find matched mistrust, love gone behind. Die Liste der Fortschreibungen ihres Werkes ist lang und bunt. Nicht zuletzt nach dem Filmboom warfen viele Verlage zahllose Varianten von Jane Austen-Adaptionen und Fortsetzungen auf den Markt. Der New Yorker Drehbuchautor Seth Graham Smith überraschte mit einer experimentellen Hardcore-Version von Stolz und Vorurteil, indem er die heile Welt der Familie Bennet durch eine Zombie-Invasion bedroht. Dabei hat er die Handlung kaum verändert, so dass Jungleser durchaus Austens Originalgeschichte wiederfinden. Nur, dass Elizabeth Bennet im Ballsaal schon mal zu Ninja-Kampftechniken greifen muss, um ihre Zukunft mit Mr. Darcy zu retten. Mit »Der Tod kommt nach Pemberley« versucht sich die Oxforder Krimi-Autorin P.D. James 2011 an einer Fortsetzung des Bestsellers, in der Mr. Darcy einen Mord aufzuklären hat. Man kann Jane Austen nicht imitieren. Die ist eine Weltliteratin. Und wenn man das versucht, gut weiterzuspinnen, ist es recht. Und ich lese sowas gerne im Zug, aber es ist kein Vergleich. Franziska Augstein hält die meisten Fortschreibungen eher für albern oder belanglos. Ein kürzlich erschienener Roman ist ihr aber aufgefallen. Im Hause Longbourn. Da wiederholt sich die Geschichte von Stolz und Vorurteil scheinbar und klingt doch ganz anders, weil Joe Baker sie aus der Perspektive von Sarah, dem Hausmädchen der Bennets, erzählt. Und diese Sarah entwickelt mit dem Diener James eine Liebesgeschichte, die ähnlich verwickelt und voller Missverständnisse verläuft wie die von Elizabeth und Mr. Darcy. Das ist schön gemacht. Es zeigt auch wunderschön, was die Qualität von Jane Austen ist. Es hat nicht den Esprit. Ich lese das gern, nicht weil das aus der Perspektive der Dienstboten geschildert ist, sondern weil viele Lücken, die Jane Austen in ihren Romanen gelassen hat, gefüllt werden. Weil viele Dinge, die damals selbstverständlich waren, uns heute gar nicht mehr verständlich sind. Wie wurde gekocht? Wo wurde angespannt? Wie wurden die Tiere gehalten und dergleichen Dinge mehr? Wie wurde gewaschen? Ja? Das wird alles in diesem Roman dargestellt, und zwar nicht volkshochschulmäßig. Die Autorin hat das wunderschön verstanden, das in die Geschichte einzuflechten. Und ich will das unbedingt weiterlesen, weil ich zum Beispiel immer noch nicht herausgefunden habe, wann man eigentlich Breakfast einnahm, wann Dinner, wann Tea, wann Supper. Also Dinner ist ja für uns Deutsche irgendwie mehr was, was am Abend gegessen wird. In England wurde das offenbar mittags gegessen. Aber jetzt würde ich mich auch interessieren, war es um 12 Uhr, um 1, um 2, keine Ahnung. Ohne Waschtag keine Kleidung. Das verstand sich von selbst. Und ohne Kleidung ging es nun einmal nicht. Jedenfalls nicht in Hertfordshire. Und schon gar nicht im September. Am Waschtag führte kein Weg vorbei. Das war auch Sarah klar. Dennoch sah sie dieser wöchentlichen Aufgabe immer äußerst widerwillig entgegen. Früh um 4:30 begann sie zu arbeiten. Die Luft war schneidend. Und obwohl Sarah Handschuhe trug, schmerzten ihre Hände vor Kälte, als sie den eisigen Schwengel betätigte, um Wasser aus dem unterirdischen Dunkel in ihren Eimer zu pumpen. Ihr stand ein langer Tag bevor. Und dies war erst der Anfang. Abgesehen vom Quietschen der Pumpe herrschte vollkommene Stille. Am Hang, gegenüber zu Knäueln zusammengedrängte Schafe, in den Hecken aufgeplusterte Vögel wie Distelflaum, Laubrascheln im Wald, als ein Igel vorbeihuschte, Lichtfunken im Bach, in dem sich die Sterne spiegelten, glitzernde Steine. Hinten in der Scheune stießen die Kühe süße Atemwolken aus, und im Schweinekoben zuckte die Sau unter dem Bündel Ferkel an ihrem Bauch. Oben in der winzigen Mansarde schliefen Mrs. Hill und ihr Ehemann den traumlosen Schlaf tiefer Erschöpfung. Und im 2 Stockwerke tiefer gelegenen Hauptschlafzimmer zeichneten sich Mr. und Mrs. Bennet wie 2 Grabhügel unter der Bettdecke ab. Auch die 5 jungen Damen lagen in ihren Betten und träumten, was junge Damen gemeinhin so träumen. Und über allem funkelten die eisigen Sterne und warfen ihr Licht auf die Schieferdächer und die Steinplatten im Hof, auf das Anstandshaus, die Gartensträucher und die kleine Wildnis jenseits des Rasens, auf Hecken, unter denen Fasane kauerten, und auf Sarah, eines der beiden Dienstmädchen von Longbourn, die den Pumpenschwengel betätigte, einen Eimer füllte, ihn zur Seite hiefte, um mit bereits wunden Händen den nächsten Eimer unter den Hahn zu stellen und ihn ebenfalls zu füllen. Über den Hügeln im Osten verblasste der Nachthimmel bereits. Sarah blickte auf. Die Hände unter die Achselhöhlen gesteckt und kleine Atemwölkchen ausstoßend, träumte sie von den wilden Ländern jenseits des Horizonts, in denen es bereits richtig hell war. Und wenn ihr Tag vorbei war, würde die Sonne weiter auf ferne Gegenden scheinen, auf die Inseln Barbados, Antigua und Jamaika, wo dunkelhäutige Männer halbnackt arbeiteten, und auf die beiden Amerikas mit den Indianern, die fast gar keine Kleidung trugen, weshalb dort natürlich auch nur sehr wenig Wäsche anfiel. Eines Tages wollte sie dorthin ziehen und nie wieder anderer Leute Unterwäsche waschen. Denn eigentlich dachte sie, als sie die Eimer am Joch befestigte, sich darunter beugte und schwankend wieder aufrichtete, eigentlich sollte niemand mit der schmutzigen Wäsche anderer Menschen zu tun haben. So gern die jungen Ladies von Longbourn auch den Eindruck erwecken wollten, sie seien rein wie Engel, Sarah hatte ihren Schweiß weggeschrubbt, ihre Flecken und ihr Monatsblut. Vielleicht verschanzten sie sich deshalb hinter Stickrahmen oder Büchern, um Sarah nicht in die Augen blicken zu müssen, wenn sie ihr Anweisungen gaben. Mit den schweren Eimern wankte Sarah über den Hof. Sie hatte es fast schon bis zur Waschküchentür geschafft, als ihr Fuß auf etwas ausglitt und sie das Gleichgewicht verlor. Die Eimer schwangen hoch, schwappten über und lösten sich vom Joch. Als sie laut scheppernd auf den Steinplatten aufschlugen, stob ein Schwarm Krähen krächzend aus dem Buchen auf und im nächsten Moment landete auch Sarah auf dem Hinterteil. Ihre Nase bestätigte, was sie bereits vermutet hatte. Sie war auf einem Haufen Schweinedreck ausgerutscht. Am Vortag war die Sau ausgebrochen, dicht gefolgt von ihren Ferkeln, und niemand hatte danach sauber gemacht, weil niemand die Zeit dazu gehabt hatte. Die Arbeit eines Tages ging fließend in die des nächsten Tages über. Nie war man mit etwas fertig. Nie konnte man sagen, so, das war's, mein Tagwerk ist getan. Die Arbeit war immer da und lauerte Sarah schon früh am Morgen auf, um ihr ein Bein zu stellen. Nach dem Frühstück saß Lydia mit angezogenen Beinen vorm Küchenfeuer, nippte an ihrer gezuckerten Milch und beklagte sich bei Mrs. Hill. »Sie wissen gar nicht, wie gut Sie es hier unten haben, Hill. Hier ist alles so nett und gemütlich.« »Wenn Sie meinen, Miss Liddy?« »Ja, das meine ich. Sie können tun und lassen, was Sie wollen, ohne dass Ihnen ständig jemand über die Schulter blickt und an Ihnen herummeckert. Mein Gott, wenn mir Jean noch einmal mit ihrem »Du darfst nicht« kommt. Dabei habe ich mir nur einen kleinen Spaß erlaubt.« Nebenan in der Waschküche, die eine Stufe tiefer als die Küche lag, beugte sich Sarah über das Waschbrett und rubbelte einen schmutzigen Saum sauber. Als sie den Petticoat vom Fußboden des Mädchenschlafzimmers aufgehoben hatte, hatte er unten einen 10 Zentimeter breiten Dreckstreifen gehabt. Obwohl sie ihn schon die Nacht über in Lauge eingeweicht hatte, konnte die Seife immer noch nichts gegen die Flecken ausrichten. Dafür reizte sie Sarahs ohnehin schon wunde Hände noch mehr, sodass sie schmerzhaft brannten. Wenn Elizabeth ihre Petticoats selbst waschen müsste, dachte Sarah, würde sie bestimmt sorgfältiger mit ihnen umgehen. Im Kupferkessel kochte bereits eine Ladung Weißwäsche. Dampf stieg auf, und über das beschlagene Waschküchenfenster perlten lange Tropfen rein. Vorsichtig trat Sarah von dem Holzrost, der vor dem Waschbecken lag, und lief über den glitschigen Steinboden zum Holzrost vor dem Kupferkessel. Sie warf den Petticoat in das grauwallende Wasser, drückte ihn mit dem Wäschestab nach unten, wobei dicke Luftblasen aufstiegen, und rührte um. Man hatte ihr gesagt, und deshalb musste sie es auch glauben, ein Petticoat müsse richtig weiß gewaschen werden, und wenn nur, damit er beim nächsten Tragen gleich wieder schmutzig gemacht werden konnte. Pollys Arme steckten bis zu den Ellbogen im kalten Wasser. Sie schwenkte Mr. Bennets Halsbinden durchs Schieferbecken, um dann eine nach der anderen herauszuziehen und zum Stärken in die Schüssel mit kaltem Reiswasser zu tauchen. »Was meinst du, Sarah? Wie lange brauchen wir noch?« Sarah sah sich in der Waschküche um und betrachtete die Zuber, in denen Wäsche einweichte, und die Haufen mit tropfnassen Kleidungsstücken in verschiedenen Stadien des Reinigungsprozesses. In manchen Häusern holten sie zum Waschtag eine Hilfe ins Haus. Aber in Longbourn natürlich nicht. Oh nein, in Longbourn wuschen sie ihre schmutzige Wäsche selbst. »Da sind noch Laken, Kissenbezüge und außerdem unsere eigenen Hemden«, überlegte Sarah. »Und dann kommen noch die Binden.« Sie hatten die unselige Zeit des Monats hinter sich, in der die Frauen des Hauses erst noch reizbarer, ungeschickter und empfindsamer als sonst wurden und dann ihre Blutungen bekamen. Die Binden wurden als letztes im Schmutzwasser des Kupferkessels gekocht. Dann wurde er geleert. »Ich denke, 5 Ladungen werden es schon noch sein«, sagte sie. »Wirf als nächstes die Hemden rein. Du rührst noch eine Weile und ich schrubbe.« »Damit deine armen kleinen Hände geschont werden«, fügte sie im Stillen hinzu. Polly wirbelte den Wäschestab durch den Kessel und zupfte mit den stumpf gekauten Fingernägeln der freien Hand an ihrer Unterlippe. Mrs. Hill hatte ihr wegen des Schweinedrecks im Hof die Leviten gelesen, wovon ihr immer noch Augen und Wangen brannten. Am Morgen habe sie das Feuer schüren und anschließend Wasser holen müssen. Und dann sei es auch schon mit dem Sonntagsdinner losgegangen, beklagte sie sich. Anschließend hätten sie selbst gegessen und dann sei es dunkel geworden. Und wer, bitteschön, kann denn im Mondlicht Schweinedreck wegschaufeln? Außerdem habe sie noch die Töpfe schrubben müssen. Sarah solle nur einmal ihre Fingerspitzen ansehen. Ganz abgewetzt seien die schon vom vielen Sand. Und überhaupt, war es ihre Schuld? Wer hatte denn den Riegel des Schweinekobens so nachlässig zugeschoben, dass ein ordentlicher Rüsselstoß reichte, um ihn aufzubekommen? Warum musste die arme Polly den Kopf für Sarahs Sturz und das vergossene Wasser hinhalten? What have I gotta do to make you love me? What have I gotta do to make you care? What do I do when lightning strikes me? And I wait to find you're not there. Jane Austen ist nicht viel herumgekommen. Fast ihr gesamtes Leben hat sie in ihrem Elternhaus in Chawton in Hampshire verbracht und dort auch alle wichtigen Werke geschrieben. Für 5 Jahre war die Familie zwischenzeitlich nach Bath im Südwesten Englands gezogen, wo sie eine Zeit lang am Sydney Place 4 wohnte. Diese Stadtvilla ist heute ein schickes und teures Apartmenthotel, in dem Gäste in Jane Austens Wohnzimmer logieren dürfen, abends in ihrem Garten sitzen und sich vorstellen können, wie die Autorin dort mit ihrem tragbaren Schreibtisch, den sie von ihrem Vater geschenkt bekommen hatte, ihre Charakterstudien zu Papier brachte. Doch so war es nicht. 2 ihrer Romane spielen zwar in Bath, ihr Frühwerk Northanger Abbey und ihr letzter Roman Verführung, doch keiner ist dort entstanden. Die Touristenorganisation Visit Bath hat das nicht davon abgehalten, ein eigenes Jane Austen Center einzurichten, in dem man sich eingehend über Leben und Werk der Schriftstellerin informieren kann. Hello and welcome to the Jane Austen Center in Bath. My name is Adrian Lucas and I played the caddish Mr. Wickham in the 1995 BBC version of Pride and Prejudice. Now Bath played a pivotal role in Jane Austen's life and writings. So come with me now on a journey to discover why. Vor allem der Souvenirshop hat es in sich. Literatur von ihr, über sie, die üblichen Devotionalien von Kugelschreibern, über Taschen mit ihrem Porträt, bis zu Kalendern mit Jane Austen durchs Jahr. I Love Mr. Darcy T-Shirts in allen Farben, Marmeladen, Schokoladen und diverse Kochbücher mit Rezepten der Familie Bennet. Reiseführer empfehlen Spaziergänge auf ihren Spuren. Modeworkshops locken mit Nähkursen, in denen man lernt, sich Kleidung im Regency-Stil zu schneidern. Die kann man dann einmal im Jahr ausführen, wenn im September das Jane Austen Festival steigt. Dann werden in Theatern und auf Freilichtbühnen Stücke aufgeführt wie Pride and Prejudice in 30 Minutes. Höhepunkt des Festivals ist aber die Regency-Kostümparade, zu der sich Jane Austen-Fans aus aller Welt versammeln. 2014 gelangten sie ins Guinness-Buch der Rekorde. 550 Menschen, die aussahen, als wären sie gerade Jane Austens Romanen entstiegen. Floweret dress, red flowers on white button, and I'm wearing a Taft Spencer jacket. Ich trage ein kleingeblümtes Kleid, beschreibt diese Besucherin aus Dänemark. Rote Blüten auf weißem Grund und ein kurzes Spencer Jacket aus Taft. Alles selbst genäht, auch die Haube. Und natürlich geht eine Lady nicht ohne Regenschirm aus. Without her umbrella or parasol. So of course I have that as well. Well, I'm dressed very similar to. Ihr Kleid sei ganz ähnlich, ergänzt ihre britische Freundin. Aber weil sie eine reife Frau ist, trägt sie keine Haube, sondern einen Hut mit einer großen Straußenfeder. Wir gehören zur Regency Dancing Group, stellt sich dieser Herr vor. Die Damen nähen alle Kleider, gesteht er. Er trage sie nur. Und er genieße das. Die Amerikanerin, die mit ihrem holländischen Mann angereist ist, hat in Indien promoviert und dort auf dem Markt Regency-Schnittmuster gefunden, nach denen sie ihr schwarzes, kleingeblümtes Kleid mit weißem Seidenunterkleid genäht hat. Über die Schulter hat sie einen indischen Schal im Paisley-Muster geworfen, der von einer 200 Jahre alten, original georgianischen Brosche zusammengehalten wird. Can you describe my costume, Anna? Ihr Mann trägt eine Krawatte zum grauen Mantel und enge Hosen in hohen Stiefeln, so wie sie Mr. Darcy getragen hätte. Very similar to what Mr. Darcy would have worn. I'm wearing a red coat. Der Gast aus Wales hat einen roten Rock angelegt und weiße Leinenhosen. Dazu den Hut eines Captains, Stiefel und eine Muskete. Er stellt einen Soldaten dar, wie er vor 200 Jahren ausgesehen hat. Wir sind eine kleine Einheit, verrät er, und werden nachher noch ein wenig marschieren. Erst kürzlich haben sie für Filmaufnahmen die Franzosen in Waterloo besiegt und letzte Woche in einem historischen Schauspiel Protestierende festgenommen. Wenn Hunderte von kostümierten Flaneuren aus Hauseingängen strömen und entlang der restaurierten georgianischen Fassaden lustwandeln, wirken die parkenden Autos plötzlich wie aus der Zeit gefallen. Niemand würde sich ernsthaft wundern, wenn plötzlich Elizabeth Bennet und Mr. Darcy um die Ecke spazierten. Elizabeths frühere Ausgelassenheit kehrte bald wieder. Und sie bat Mr. Darcy, ihr zu erzählen, wie er sich nur in sie hatte verlieben können. »Wie bist du darauf gekommen?«, sagte sie. »Ich kann ja verstehen, dass du glänzend vorangekommen bist, als du einmal in Schwung warst. Aber was hat dich überhaupt auf den Gedanken gebracht?« »Ich kann mich nicht auf Zeit oder Ort, Blick oder Worte festlegen, mit denen alles anfing. Es ist zu lange her. Ich war schon mittendrin, bevor ich recht wusste, dass ich begonnen hatte.« Gegen meine Schönheit warst du ja von Anfang an immun. Und meine Manieren, mein Benehmen dir gegenüber grenzte jedenfalls an Unhöflichkeit. Und ich habe nie mit dir gesprochen, ohne den Wunsch, dir weh zu tun. Sei ehrlich. Hat meine Impertinenz dich beeindruckt? Dein Witz und Esprit. Dann kannst du es ruhig Impertinenz nennen. Etwas anderes war es doch nicht. Tatsache ist, dass du Höflichkeit, Unterwürfigkeit und Zudringlichkeit satt hattest. Dir gingen die Frauen auf die Nerven, die immer nur redeten, blickten und dachten, um deine Zustimmung zu erheischen. Ich habe deine Aufmerksamkeit erregt und dich gefesselt, weil ich anders als sie war. Wenn du nicht wirklich liebenswert gewesen wärst, hättest du mich dafür gehasst. Aber obwohl du dir alle Mühe gegeben hast, dich zu verstellen, bist du immer vornehm und gerecht gewesen. Und im Grunde hast du die Leute verachtet, die ständig um deine Gunst buhlten. Siehst du? Nun habe ich dir die Erklärung gespart, wie du dich in mich verlieben konntest. Und tatsächlich, alles in allem fängt es an, mir einzuleuchten. Zwar weißt du nicht, ob ich eigentlich ein guter Mensch bin, aber daran denkt niemand, wenn er sich verliebt. Warum warst du so schüchtern, als du zum ersten Mal wieder hierher kamst und dann, als du zum Essen bei uns warst? Und vor allen Dingen, warum hast du dir dabei den Anschein gegeben, als ob ich dir gleichgültig wäre? Weil du so ernst und schweigsam warst und mich überhaupt nicht ermutigt hast. Aber ich war doch verlegen. Und ich auch. Aber du hättest doch häufiger mit mir sprechen können, als du zum Essen kamst. Wenn ich weniger verliebt gewesen wäre, vielleicht. Wie schade, dass du eine vernünftige Antwort parat hast und dass ich vernünftig genug bin, sie anzuerkennen. Freitag, den 29. Januar 1813. Meine liebe Cassandra, heute muss ich dir einfach schreiben. Ich will dir erzählen, dass ich mein geliebtes Kind aus London bekommen habe. Am Mittwoch habe ich ein Exemplar von Stolz und Vorurteil geschickt bekommen. Miss Ben speiste genau an dem Tag bei uns. So lasen wir ihr am Abend die Hälfte des ersten Bandes vor. Sie hat sich amüsiert, die arme Seele. Aber sie konnte auch gar nicht anders bei zwei Leuten wie uns, die ihr begeistert den Weg vorgaben. Meine Elizabeth freilich scheint sie ehrlich zu bewundern. Ich selbst muss zugeben, dass ich sie für das entzückendste Geschöpf halte, das je im Druck erschienen ist. Und weiß nicht, wie ich diejenigen ertragen soll, denen nicht wenigstens sie gefällt. Verführung, Stolz und Sinnlichkeit. Eine lange Nacht über die Schriftstellerin Jane Austen von Regina Kusch und Andreas Beckmann. Es sprachen Sabine Falkenberg, Simone Kabst, Antje von der Ahl. Aus dem Roman von Jane Austen las Eva Mattes. Ton Bernd Friedel, Regie Rita Höhne, Redaktion Monika Künzel.